Kekulé sprechen Probleme und Perspektiven der klassischen Archäologie zwischen Romantik und Positivismus. Ich darf auch in diesem Fall einige Angaben zu seiner Person und zu seinem wissenschaftlichen Oeuvre machen. Herr Bobban ist Schüler des großen deutschen Archäologen Ernst Langlotz, seit 1977 Ordinarius für klassische Archäologie an der Freien Universität Berlin. Wissenschaftlich ist er einmal im üblichen archäologischen Sektor hervorgetreten durch wichtige Studien über die Campana-Reliefs, die griechische Statue des 4. Jahrhunderts vor Christi, dann über die Arapazis und auch über Amazonenprobleme, wie Ihnen bewusst ist. Aber das ist nur die eine Seite seines Werks. Die andere ist sein großes Interesse für Fragen der Wissenschaftsgeschichte, das sich niederschlug schon in einer glänzenden, großen Gnomon-Rezension über den allgemeinen Teil des Handbuchs der Archäologie, dann in einem Beitrag über Berliner Archäologie in den Berlin und die Antike, vor kurzem auch in einem Beitrag über Winkelmann und die klassische Archäologie und er ist in weiteren Unternehmungen zur Geschichte der klassischen Archäologie in Berlin verstrickt. Also er ist der beste Experte für diesen Bereich. Ein Lehrer, der die Denkmäler der Antike ebenso souverän interpretiert wie die historische Dimension seines Faches in die Geschichte der Geisteswissenschaft einzuordnen mag. Die Archäologie entstand in der Nachfolge Winkelmanns. Doch Winkelmann selbst fühlte sich nicht als Begründer einer neuen Fachrichtung. Er wollte durch seine wissenschaftliche Arbeit verändern, einwirken auf das Leben und auf die Kunst seiner Zeit. Er setzte dem Fortschrittsglauben der Aufklärung die Rückwendung zur Antike entgegen und der Künstlichkeit einer hochstilisierten Kultur die einfache Natürlichkeit der Griechen. Gegen die illusionistische Malerei des Barock, die er als verlogen empfand, führte er die klaren, idealen Formen der griechischen Skulptur ins Feld. In seinem Hauptwerk, der 1764 erschienenen Geschichte des Altertums, hat Winkelmann versucht, die Kunst als ein dem geschichtlichen Wandel unterworfenes Phänomen darzustellen, ohne dabei auf normative Wertungen zu verzichten. Er analysierte die Kunstproduktion der verschiedenen antiken Völker mit dem Ergebnis, dass der Kunst der Griechen ein besonderer Rang zukomme, den in ihr gebildeten Reisen ausführen, was andernorts nur unvollkommen sich zeige, nämlich das Wesen der Kunst. Die griechische Kunst sei insofern vollkommen und exemplarisch, als sie allein den vollendeten Zyklus von Wachstum, Güte und Verfall durchmache. Winkelmann nennt verschiedene Gründe für die einzigartige Entwicklung der Kunst in Griechenland. Neben dem günstigen Klima vor allem die politisch-sozialen Verhältnisse. Zweitens sei die politische Freiheit. Erst sie ermöglichte die höchste Blüte der Kunst. Ihr Verlust führe zum Verfall der künstlerischen Produktivität. Es sind also primär historische Bedingungen, die die Idee der Schönheit und eng damit verknüpft das Wesen der Kunst sich entfalten und Gestalt werden lassen. Die Norm entfaltet sich in der Geschichte. Und deshalb gehören ästhetische und geschichtliche Reflexionen zusammen. Nimmt man umgekehrt die Griechen zum Vorbild, um die Kunst der Gegenwart auf die damals erreichte Höhe zu führen, so muss man diese Zusammenhänge erkennen und beachten. Dann wird politische Freiheit als Conditio sine qua non für eine blühende Kunst zu einer Parole. In der Epoche des Absolutismus war die Parole von der Nachahmung der Alten progressiv. Sie enthielt Winkelmann hat aber auch die Altertumsentscheidung verändert, indem er die Kunst in der überwand er die antiquarisch kommentierende Gesamtheit und auf diese Folgen konnte nun aus dem bürgerlichen Gliedern das Gesamtbild der Monumentalen, das heißt archäologischen Überlieferung, der Entstehen. Am Maßstab der Kunst muss man Wert und Wichtigkeit antiquarischer Detailforschung von Kunstwerken die beschreibende Analyse von Kunstwerken für die Stilkritik und für die Hermeneutik ein neues Instrumentarium. Darüber hinaus vermittelt die vor allem in England und Frankreich geführte ästhetische Diskussion an die deutschsprachige Altertumswissenschaft. Er machte das Deutsche zu einer internationalen Wissenschaft und unter den Deutschen verbreitete er als einer der ersten Typus des bürgerlichen Gelehrten, trotz ökologischer Abhängigkeit, individuelle Freiheit, seine geistige Tätigkeit reklamiert und über seine enge Umgebung hinaus an die gebildete Welt wendet. Vor allem natürlich in Deutschland. Seine Ideen haben die Bewegung des Sturm und Drang, Literatur der Weimarer Klassik sowie den Klassizismus in Architektur und bildender Kunst entscheidend entdeckt. Und sie haben einen ungeahnten Aufschwung alter Wissenschaft hervorgebracht. Gelehrter und Schriftsteller, Fachwissenschaftler und Zieher, Historiker und Dogmatiker, so doppelmäßig ja zwiespältig verlief bis heute seine Rezeption in Deutschland. Der eine Rezeptionsstrang beginnt mit Goethe, der die Person heroisierte und die normativen Aspekte des Werkes betonte. Winkelmann erscheint hier als der begeisterte Seher, der eine Neuorientierung der deutschen und der europäischen Kultur bewirkte. Dabei lag im 19. Jahrhundert der Akzent durchaus auf der nationalen Kultur. Schon Winkelmann selber und Lessing hatten eine innere Verwandtschaft zwischen Griechen und Deutschen postuliert, in der Annahme, dass den von Rom geprägten Franzosen und Italienern ein unmittelbarer Zugang zur griechischen Natürlichkeit fehle. Für das kulturelle Selbstbewusstsein des politisch zersplitterten Deutschland war diese Konstruktion eine willkommene Stütze, aber sie degenerierte bald zu borniertem Dünkel. Der andere Rezeptionsstrang geht auf Lessing und den Göttinger Philologen Christian Gottlob Heine zurück, die sich mit den wissenschaftlichen Ergebnissen Winkelmanns kritisch auseinandersetzten. Daraus entstand die Universitätsdisziplin Archäologie, die im Laufe des 19. Jahrhunderts auch organisatorisch selbstständig wurde, das heißt, sie löste sich aus der Verbindung mit der klassischen Philologie. Hier aber in der eigentlichen Fachwissenschaft verlor Winkelmann immer mehr an Bedeutung. Neue Funde und Entdeckungen widerlegten viele seiner Einzelbehauptungen und stellten zumindest Teile seiner Geschichte der Kunst in Frage. Aber selbst die Substanz seines Werkes blieb nicht unangetastet. Der sich methodisch verengende Historismus ließ wertende Aussagen nicht mehr zu. Die Konzentration der Forschung auf die Besonderheit von Einzelfällen bot auch kaum mehr Ansatzpunkte für eine Verknüpfung von historischer und normativer Betrachtung. Dennoch gaben die Archäologen die Verehrung Winkelmanns nicht auf. Je weiter sie von seinem wissenschaftlichen Werk abrückten, umso mehr stellten sie seine Person als Vorbild hin. In der Hoffnung, die Spezialforschung, welche sich zu verselbstständigen drohte, wieder in allgemeinere Sinnzusammenhänge einfügen zu können, berief man sich gern auf die Fähigkeit Winkelmanns, über die Fachgrenzen hinaus zu wirken und die Kunst der Griechen für die Gegenwart aktuell werden zu lassen. So kam es, dass die beiden Rezeptionsstränge, von denen die Rede war, innerhalb der Archäologie dicht nebeneinander verliefen, ja miteinander verbunden werden konnten. Dies war bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts relativ unproblematisch, da der Zwiespalt zwischen dem beschworenen Ideal und den die wissenschaftliche Arbeit bestimmenden Prinzipien sich zunächst noch nicht so deutlich zeigte. Die Romantik hatte zwar das Interesse auf Phänomene gelenkt, die Winckelmann eher fremd geblieben waren, nämlich die Ursprünge der Kunst und ihre kultisch-religiösen Bedingtheiten, doch der besondere Rang der Griechen wurde nach wie vor anerkannt. Klassizismus und Romantik existierten nebeneinander und miteinander. Es gab keine scharfen Grenzen zwischen beiden. Auch das Instrumentarium der Archäologie war seit Winckelmann nicht wesentlich weiterentwickelt worden, obwohl in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Trend zu einer strengeren altertumswissenschaftlichen Professionalisierung zu beobachten ist, der in neuen Organisationsformen wie dem römischen Instituto di Correspondenza Archeologica seinen Ausdruck fand. Zu einer tiefgreifenden Erschütterung der Winckelmannschen Konzeption und zu einer qualitativen wie quantitativen Veränderung der archäologischen Arbeit kam es erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dies soll am Beispiel von drei Gelehrten erläutert werden, deren Wirken den Erfolg und zugleich die Krise ihrer Disziplin reflektiert. Ernst Curtius, Alexander Conze und Reinhard Kekulé spielten zwischen 1870 und dem Ende des Kaiserreichs in Berlin, dem Zentrum der Altertumswissenschaft wie der politischen Macht in Deutschland, die Rolle höchster offizieller Repräsentanten der Archäologie. Ihre gesamte Lebenszeit entspricht zudem recht genau der Epoche, die man geistesgeschichtlich mit dem Begriff 19. Jahrhundert bezeichnet. Als Curtius und Conze geboren wurden, lebte Goethe noch. Am Geburtstag von Curtius saß Napoleon auf Elba. Als Conze starb, stand der Ausbruch des Ersten Weltkrieges unmittelbar bevor. Ernst Curtius, am 2. September 1814 als Sohn einer Lübecker Patrizierfamilie geboren, studierte bei den bedeutendsten Altertumswissenschaftlern seiner Zeit. In Bonn bei Friedrich Gottlieb Welker, in Göttingen bei Karl Ottfried Müller, in Berlin bei August Böck und Eduard Gerhard. Noch vor dem Studienabschluss nahm der 22-Jährige das Angebot an, den Philosophiehistoriker Christian August Brandis und dessen Familie nach Athen zu begleiten. Brandis war von König Otto als Berater in wissenschaftlichen Angelegenheiten engagiert worden. Curtius sollte die beiden ältesten Söhne von Brandis als Hauslehrer unterrichten. Der Aufenthalt in Griechenland dauerte insgesamt 3,5 Jahre. An seinem Ende standen Erlebnisse, die der junge Mann nie vergessen sollte. Der Besuch Karl Ottfried Müllers und dessen plötzlicher Tod. Curtius setzte dann in Berlin sein Studium fort und wurde im Dezember 1841 an der Universität Halle mit einer Dissertation über die antiken Häfen Athens promoviert. 1,5 Jahre später habilitierte er sich in Berlin mit einer Edition griechischer Inschriften aus Delphi. Von 1844 bis 1850 fungierte er als Erzieher, das heißt Zivilgouverneur des Prinzen Friedrich Wilhelm, des späteren Kaisers Friedrich. Die Wahl war auf Curtius gefallen, weil ein öffentlicher Vortrag über die Akropolis in Athen, den er in Berlin gehalten hatte, die anwesende königliche Familie stark beeindruckte. Das Amt bedeutete eine besondere Auszeichnung, da der Prinz, der Neffe des kinderlosen Königs, schon damals als Thronerbe galt. Curtius lernte den preußischen Hof von innen kennen. Er erlebte die Revolution von 1848 auf der Seite des Schlosses und blieb dem königlichen Hause zeitlebens eng verbunden. Während der Jahre als Prinzenerzieher verfasste er eine historisch-geografische Beschreibung der Peloponnes, für viele sein bestes Werk. Die beiden Bände erschienen 1851 und 1852. Da man Curtius nach Beendigung seines Erziehungsauftrages die ihm in Aussicht gestellte ordentliche Professur in Berlin nicht anbieten konnte, folgte er 1856 einem Ruf an die Universität Göttingen, wo er vor allem alte Geschichte und klassische Philologie lehrte. In Göttingen entstand sein berühmtestes, am meisten verbreitetes Buch, die griechische Geschichte. Zum Winter 1868-69 kehrte Curtius als Ordinarius für Archäologie und Nachfolger Eduard Gerhards an die Berliner Universität zurück. Zusätzlich erhielt er ein Amt am Museum als Archäologe des Museums, bis er 1872 ebenfalls zusätzlich zu seiner Professur Direktor des Antiquariums wurde, des Museums für antike Kleinkunst. Weitere Ämter kamen hinzu: Sekretär der philosophisch-historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften, Rektor der Universität 1881-82, Vorsitzender der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin, Mitglied der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts. Von 1875 bis 1881 fungierte er zudem in Berlin als oberster Leiter der Ausgrabung in Olympia, die er seit 1852 unermüdlich gefordert und schließlich durchgesetzt hatte. Das Alter war für Curtius auch eine Zeit der Ernte. Sein lebenslanges Studium der Topographie und der Geschichte Athens konnte er mit dem Gemeinschaftswerk Atlas von Athen und Karten von Attika sowie mit der Monographie Die Stadtgeschichte von Athen 1891 zum Abschluss bringen. Seine an ein breiteres Publikum gerichteten Reden und Aufsätze erschienen in drei Bänden. Es folgten zwei Bände gesammelte Abhandlungen fachwissenschaftlicher Art 1894. Curtius gehörte zu den bekanntesten, auch populärsten Gelehrten seiner Zeit. Man ehrte ihn zum 70. Geburtstag mit einer Festschrift und einem Marmorbildnis, und eine Replik dieses Bildnisses wurde zum 80. Geburtstag im Museum von Olympia aufgestellt. Curtius starb im Alter von 81 Jahren am 11. Juli 1896 in Berlin. Ernst Curtius war in seinem zweiten Berliner Lebensabschnitt nicht zuletzt Repräsentant und Organisator. Seine engen Beziehungen zum Hof und überhaupt zur politisch und administrativ führenden Schicht haben beides begünstigt. Er hat das Berliner Antiquarium durch Ankäufe vor allem von originaler griechischer Kleinkunst beträchtlich bereichert und traf als Museumsdirektor auf vorzügliche Personalentscheidungen. So hat er Adolf Furtwängler, dessen überlegene Befähigung er ahnte, nach Kräften gefördert. Er war es, der 1871 auf einer preußischen Kleinasien-Expedition den ersten Kontakt zu Karl Humann, dem Entdecker des Pergamonaltars, knüpfte und so das folgenreiche Interesse der Berliner Museen an Pergamon begründete. Curtius trug ferner erheblich dazu bei, dass das zunächst internationale Instituto di Correspondenza Archeologica in Rom vom preußischen Staat übernommen und damit finanziell gerettet wurde und dass es 1874 erweitert um eine Zweiganstalt in Athen zum Archäologischen Institut des Deutschen Reiches sich wandelte. Im selben Jahr war Curtius in Athen maßgebend am Abschluss des deutsch-griechischen Abkommens über die Ausgrabung in Olympia beteiligt, ein Abkommen, welches innerhalb der Geschichte der archäologischen Grabungen einen Markstein darstellt, was wir heute schon von Herrn Christ gehört haben. Denn erstmals verzichteten die Ausgräber und Geldgeber auf die Mitnahme selbst eines Teiles der ergrabenen Objekte und begnügten sich mit dem Recht, die Funde wissenschaftlich zu publizieren und Kopien oder Abformungen von ihnen anzufertigen. Kein Wunder, dass Bismarck diesen revolutionären Vertrag als für Deutschland äußerst ungünstig bezeichnete. Es war das Griechenland-Erlebnis seiner Jugend, welches den Menschen und den Gelehrten Curtius auf Dauer prägte. Die griechische Landschaft und die einheimische Bevölkerung hatten ihm seinen Weg zum Verständnis der Geschichte eröffnet. Die Landschaft erschien dem jungen Mann nahezu unverändert als dieselbe, in der Homer und Pindar, Platon und Aristoteles zu Hause waren, als der Ort ruhmreicher historischer Ereignisse, ja, als der Mutterschoß, der die griechische Kultur hervorbrachte. In den Sitten und Gebräuchen der gegenwärtigen Griechen aber sah er Traditionen erhalten, die weit in die Antike zurückreichten. Zum Beispiel fühlte er sich auf den Straßen Athens oder auf dem Lande an Szenen auf attischen Vasen oder an Beschreibungen antiker Schriftsteller erinnert. Die Landschaft und ihre Einwohner führen, wie Curtius glaubte, zu den Ursprüngen des Volksgeistes, der auch in der Historie wirkt. Bei einer derartigen Annäherung an den Gegenstand der Erkenntnis spielt das Gefühl eine wichtige Rolle. Emotion ist sogar unerlässlich, damit der Sprung von der Gegenwart in die Vergangenheit gelingt oder umgekehrt die Aktualisierung der Geschichte. Über einen Besuch in Mykene schrieb Curtius, ich zitiere, es schwindelt einem, wenn man das graueste Altertum plötzlich in so naher Gegenwart vor sich sieht. Die Konzeption, die hier deutlich wird, ist genuin romantisch. Sie bildete die Grundlage für das Werk des Historikers und Archäologen Curtius. Dass sie zur wissenschaftlichen Methode sich klärte, daran dürften zwei Gelehrte wesentlichen Anteil haben, mit denen Curtius in Griechenland längere Zeit zusammen sein konnte, Karl Ottfried Müller und der Geograf Karl Ritter. Letzterer sei hervorgehoben, weil er den jungen Altertumsforscher auf die morphologisch-geologischen Aspekte der griechischen Landschaft aufmerksam machte und ihn über die Beziehungen zwischen Landschaftsformen und Kulturentstehung belehrte. So festigte sich in Curtius eine Überzeugung, aus der er ein wissenschaftliches Programm machte und die sich wie folgt umschreiben lässt. Von der Landschaft bis zum Mythos, vom Kunstwerk bis zur Wasserversorgung und Straßenbau ist die griechische Kultur eine Einheit und ihr besonderer Rang zeigt sich in allen Details. Deshalb verdienen auch unscheinbare Überreste dieser Kultur Beachtung, da sie wertvolle Zeugnisse des verlorenen Ganzen sind. Altertumswissenschaft bedeutet demnach umfassende Kulturgeschichte. Und darum hat Curtius sich als Philologe, als Historiker und als Archäologe bemüht. Doch diese Kulturgeschichte ist romantischen Ursprungs. Sie unterscheidet sich in ihrem Charakter und in ihrer Motivation von der positivistisch geprägten allgemeinen Kulturgeschichte, wie man sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also noch zu Lebzeiten von Curtius, sehr geschätzt hat. Curtius glaubte tatsächlich, dass die Griechen mehr seien als ein Forschungsgegenstand, nämlich Leben von unserem Leben, wie er einmal sagte. Und dass es eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft sei, dieses Leben wieder zu erwecken und hineinzuholen in die Gegenwart. Seine Auseinandersetzung mit den Griechen trägt utopische Züge, was auch daran deutlich wird, dass er seine griechische Geschichte mit der Schlacht von Chäronea, der Unterwerfung Griechenlands unter die Herrschaft der Makedonen, enden ließ. Er hielt die politische Unabhängigkeit für ein so wesentliches Kennzeichen der griechischen Kultur, dass er ihren Verlust gleichsetzte mit dem Aufhören des spezifisch Griechischen. Das erinnert an Winkelmann, der den Verfall der griechischen Kunst und das Ende der politischen Freiheit der Griechen in einen ursächlichen Zusammenhang brachte. Hatte aber Winkelmann die Griechen und ihre Kunst als eine Herausforderung für die Gegenwart empfunden, so bemühte Curtius sich darum, Antike und Gegenwart miteinander zu versöhnen. Ein Mittler ist für ihn das Christentum, welches, wie er es in seinem Vortrag über Olympia ausdrückte, ich zitiere, einen höheren Frieden als die olympische Waffenruhe, soweit das Zitat, verkündet und deshalb das Griechentum erst vollendet habe. Die Tendenz zur Harmonisierung bestimmt auch seine griechische Geschichte, in der Curtius allgemeine Wesenszüge des Griechischen möglichst widerspruchsfrei herausarbeitete, was in deutlichem Gegensatz steht zu der viel moderneren, obwohl etwa gleichzeitig konzipierten griechischen Kulturgeschichte von Jakob Burckhardt. Das haben wir ja heute Morgen gehört. Relativierung zugunsten des Christentums und Harmonisierung aber entschärfen das Anstößige, das bei Winkelmann noch klar hervortrat. Gerade die wortreich beschworene Vertrautheit rückt die Griechen unversehens in die Distanz, denn sie gefällt sich in schönen Bildern, die leicht zu erhebendem Dekor erstarren. Ein Beispiel dafür ist der Vortrag über die Akropolis in Athen von 1844, dem Curtius seine Verbindung zum preußischen Hof verdankte. Der Hörer wird durch die Geschichte Athens von der Urzeit bis in die Gegenwart geleitet, durch die Stadt mit Ausblicken in die Landschaft auf die Akropolis geführt, bis er staunend vor der Goldelfenbeinstatue der Athena, dem Werk des Phidias, steht. Historie und Forschungsgeschichte, Landschaft und Kunst, Religion und Kultus, der Gang auf den Akropolisfelsen und der Gang der wissenschaftlichen Erkenntnis erscheinen unauflösbar miteinander verflochten. Ein prachtvolles Gemälde, ein auch sprachliches Meisterwerk. Vergleicht man Winkelmanns berühmte Beschreibungen antiker Statuen, dann werden Unterschiede deutlich. Bei Winkelmann ein Ringen um das richtige Wort, hinter dem man die existenzielle Betroffenheit des Autors spürt, bei Curtius eine mühelos erscheinende Formulierungskunst, die zwar echte Begeisterung, aber zugleich auch einen inneren Abstand des Redners zu seinem Objekt erkennen lässt. Antike und Archäologie als interessantes, als erhebendes, doch nicht eigentlich Konsequenzen oder ein Umdenken forderndes Erlebnis. Genau dies faszinierte das Publikum. Hier liegt meines Erachtens der Grund für die großen Erfolge des Redners Curtius. Hier offenbart sich aber auch seine Schwäche. Im Bemühen, Altertum und Gegenwart harmonisch zusammenzubringen, hat Curtius sich nicht gescheut, in hochoffiziellen Ansprachen, insbesondere zu den Geburtstagen der Monarchen, die Antike für ephemere Zwecke zu instrumentalisieren. Vage Analogien zwischen einst und jetzt mussten dafür herhalten, zum Beispiel die Einrichtung deutscher Kolonien zu rechtfertigen. Oder die geschichtliche Entwicklung Preußens wurde zu der Athens in Parallele gesetzt. Und die nationale Einigung, die die Deutschen unter preußischer Führung erreichten, wurde ganz unbefangen als Wunschziel auch den Griechen unterstellt. Seinen Olympiavortrag von 1852 schloss Curtius mit dem berühmt gewordenen Aufruf, ich zitiere, den heiligen Boden der Kunst durch eine Ausgrabung wieder freizulegen. Er berief sich auf Winkelmanns Wunsch, Olympia aufzudecken und nannte Leben von unserem Leben, was dort noch in dunkler Tiefe liege. Durchgesetzt wurde die Grabung über 20 Jahre später als Friedenswerk des soeben geeinten Deutschen Reiches. Sie sollte allein der wissenschaftlichen Erkenntnis dienen und den Willen zu friedlicher kultureller Zusammenarbeit demonstrieren. Dass einer der ersten Funde eine Siegesgöttin war, die Nike des Paionios, empfand man als ein gutes Omen auch für das neue Reich. In der Einleitung zum ersten Band der Ausgrabung von Olympia 1876 sieht auch Curtius das Programm der Grabung anders als vorher. Von Kunstwerken und von Leben von unserem Leben ist nicht mehr die Rede. Es geht um, ich zitiere, die Erforschung griechischer Denkmälergruppen in ihrem ursprünglichen Zusammenhang. Vor allem darum, dass hellenische Bauanlagen von hervorragender Bedeutung als ein Ganzes zur Anschauung kommen, weil dadurch auch einzelne Denkmäler erst zum vollen Verständnis gelangen können. Soweit Curtius. Es ist nicht nur der Ton nüchterner, die Zielsetzung präziser geworden, vielmehr haben sich die methodologischen Voraussetzungen gewandelt. Curtius schreibt an derselben Stelle, ich zitiere wieder, es muss die Altertumswissenschaft aber, wenn sie lebendig fortschreiten soll, ebenso wie die experimentelle Naturforschung imstande sein, die Quellen der Erkenntnis selbsttätig zu vermehren. Sie muss sich von zufälligen Entdeckungen unabhängig zu machen suchen. Soweit das Zitat. Wie sehr die Naturwissenschaften, die dank ihrer großen Erfolge damals eine Führungsposition übernommen hatten, auf die Geisteswissenschaften wirkten, ist hier offenkundig. Die Ausgrabung erscheint als ein sorgfältig geplantes Experiment, welches unternommen wird, um durch gezielte Materialerschließung bestimmte wissenschaftliche Probleme zu lösen. Trotz seiner Popularität und seiner organisatorischen Fähigkeiten wirkte der alte Curtius auf seine Zeitgenossen wie ein Relikt aus einer vergangenen Epoche. Auch die Naturforschung, die der Leiter der Olympiagrabung zitierte, war inzwischen eine andere als die, die der junge Curtius auf der griechischen Reise mit Karl Ritter kennengelernt hatte. Längst nicht mehr glaubwürdig war die Formel Leben von unserem Leben, die den Kern von Curtius' Überzeugungen trifft. Schon 1844 hatte August Boeck über das Verhältnis der Wissenschaft zum Leben geredet und dabei die Schwierigkeit dieses Verhältnisses, die Seltenheit einer Harmonie zwischen Theorie und Praxis betont. Obwohl Curtius darum bemüht war, Widersprüche wenigstens in seiner Person aufzuheben, konnte es ihm nicht wirklich gelingen, den von Winckelmann abgeleiteten humanistischen Anspruch mit den Forderungen zu vereinen, die der Wissenschaftsbetrieb, die Geldgeber und das Publikum stellten. Unüberbrückbar blieb die Kluft zwischen Utopie und Anpassung. Curtius war es nicht mehr möglich, Nietzsche zu folgen, der 1874 in seiner unzeitgemäßen Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben Geschichtswissenschaft und Leben in neuer Weise zu bestimmen und aufeinander zu beziehen unternahm. Alexander Conze, am 10. Dezember 1831 geboren, wurde 1855 als Schüler Eduard Gerhards in Berlin promoviert. Thema seiner Dissertation waren die bildlichen Darstellungen der Psyche. Dann ging er auf Reisen, nach Paris und London sowie nach Griechenland. Das 1859 erstmals verliehene Reisestipendium des Archäologischen Instituts ermöglichte ihm einen weiteren Aufenthalt im Süden, in Italien und nochmals in Griechenland. 1861 habilitierte er sich in Göttingen. Er wurde 1863 Professor der Archäologie in Halle, 1869 Ordinarius in Wien. 1877 ging er als Direktor der Sammlung antiker Skulpturen und besoldetes Mitglied der Akademie der Wissenschaften nach Berlin. 1881 wurde er zum ehrenamtlichen Vorsitzenden der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt, 1887 bei gleichzeitigem Ausscheiden aus dem Museumsdienst zum ersten hauptamtlichen Generalsekretär desselben Instituts bestellt. Er trat 1905 in den Ruhestand und starb im Alter von 82 Jahren am 19. Juli 1914 in Berlin. Seine erste Forschungsreise in Griechenland unternahm der 26-jährige Conze 1858 allein. Er besuchte die Inseln der nördlichen Ägäis, Thasos, Samothrake, Imbros und Lemnos, zeichnete dort Ruinen und Skulpturen, notierte Inschriften und publizierte alles in einer Beschreibung, die auch über die Landschaft sowie über das Leben und die Bräuche der damaligen Bewohner manches mitteilt, bereichert durch Zitate aus antiken Schriftstellern. Eine Reise und ein Buch noch in der Tradition der Romantik. Derselbe Conze aber wurde zu einem der bedeutendsten Organisatoren der Archäologie. Das Universitätsseminar in Halle machte er durch den Ausbau der Abgusssammlung zu einem Forschungsinstitut. In Wien begründete er zusammen mit Otto Hirschfeld das archäologisch-epigraphische Seminar, das bald zu einem weit wirkenden Zentrum des altertumswissenschaftlichen Universitätsunterrichts wurde. Die Berliner Skulpturensammlung hat er zu einem der wichtigsten antiken Museen der Welt ausgebaut. Er konnte ihr unter anderem die Reliefs des Pergamonaltars, die anderen pergamenischen Funde und die an griechischen Originalen reiche Sammlung Saburow eingliedern. Als er das Museum verließ, war es neu geordnet und katalogisiert. Im Amt des Generalsekretärs wurde Conze der zweite Gründer des Deutschen Archäologischen Instituts nach seinem Lehrer Eduard Gerhard. Gegen den erbitterten Widerstand mancher Kollegen, unter ihnen Theodor Mommsen, setzte er eine Umgestaltung des Instituts durch, die nicht allein die Verwaltungsabläufe betraf und die auch eine Neuordnung der Publikationen einschloss. Mit der römisch-germanischen Kommission in Frankfurt am Main, die 1902 zu den Zweiganstalten des Instituts in Rom und in Athen hinzukam, sicherte er der provinzialrömischen Forschung, an die er sich in seiner Wiener Zeit selbst beteiligt hatte, eine Arbeitsstätte in Deutschland, und damit schlug er zugleich eine Brücke zwischen klassischer Archäologie und Prähistorie. Das von Berlin aus geleitete Gesamtinstitut aber sollte ermöglichen, was Conze 1902 in einer Ansprache große Archäologie nannte. Es ist die Konzeption einer umfassenden, verschiedene Spezialdisziplinen vereinigenden Kulturgeschichte, die alle Denkmälergruppen von der kolossalen Architektur bis zur kleinsten Scherbe als historische Zeugnisse ernst nimmt. Diese große Archäologie hat ihr Zentrum in der griechisch-römischen Welt, greift aber von dort gleichsam Terrain erobernd nach Nordeuropa, nach Asien und Afrika aus. Im Vergleich zur Kulturgeschichte, wie einst Curtius sie verstand, ist der Radius der Forschung größer geworden, die Methode arbeitsteiliger. Das Ziel ist Tatsachenfeststellung als solche und nicht Vergegenwärtigung oder lebendige Anschauung des Vergangenen. Die wilhelminisch-optimistische Grundstimmung von Conzes Programm mag die folgende Passage aus seiner Rede erläutern. Ich zitiere: Denn kein Einzelner ist je dieser Aufgabe gewachsen. Welch mannigfaltige Kenntnisse und Fertigkeiten sind da mit glücklicher Hand zum Ziele zu leiten? Wie bedarf es dazu der Mittel? Wie bedarf es der Macht? Erst mit Kaiser und Reich haben wir Winkelmanns Traum erfüllend in Olympia vorbildlich eingreifen und diesem Vorbilde bis heute erfolgreich nacheifern können. Soweit Conze. Conze besaß offenkundig ein besonderes Organisationstalent und scheute sich nicht zu bekennen, dass ihn Verwaltungstätigkeit befriedige. Aber mit diesem Talent passte er in eine Zeit, in der die Wissenschaft zur arbeitsteiligen Großforschung sich entwickelte. Damit das Miteinander von Spezialisten, von Projektleitern und Hilfskräften reibungslos funktionieren konnte, mussten neue Organisationsformen geschaffen werden. Ohne diese hätte zum Beispiel das Archäologische Institut um 1890 nur noch ein romantisches Schattendasein geführt, statt zu einem effektiven, international bewunderten Forschungsinstrument zu werden. Für den Fortgang der in der gleichen Zeit vor allem von der deutschen Archäologie in Angriff genommenen Denkmälerkorpora war neben den finanziellen Mitteln ebenfalls die organisatorischen Maßnahmen entscheidend. Conze selbst gab im Auftrag der Wiener Akademie das Corpus der attischen Grabreliefs heraus, das nach wie vor eine Grundlage der Forschung darstellt, ein Muster positivistischer Materialaufnahme. Ein wichtiger Motor der neuen Organisationsformen und zudem repräsentativ für ein gewandeltes Erkenntnisinteresse waren die großen Ausgrabungen, die man seit etwa 1870 mit erheblichem finanziellen Einsatz betrieb. Conze hat auch hier Exemplarisches geleistet. Seine 1873 und 1875 von Wien aus unternommenen Forschungen auf der Insel Samothrake, übrigens eine der Stationen seiner ersten Griechenlandreise, gelten als die erste von Nordeuropäern im Süden durchgeführte Grabung mit einer rein wissenschaftlichen Zielsetzung. Die gesamte im Boden befindliche geschichtliche Überlieferung sollte freigelegt und untersucht werden, ohne nach dem musealen Wert der Fundstücke zu fragen. Die Samothrake-Grabung war die erste, in der Archäologen und Architekten von vornherein eng zusammenarbeiteten, die erste auch, die über einen eigenen Fotografen verfügte. In Berlin wurde dann die Ausgrabung von Pergamon, zunächst 1878 bis 1886, das Zentrum von Conzes Lebenswerk. Conze hat die großartigen Funde gern in sein Museum übernommen, Doch hat er sich auch veranlasst gefühlt, den Abtransport der Stücke aus ihrer Heimat, ihre Herauslösung aus ihrem gewachsenen Kontext zu rechtfertigen. Sein primär wissenschaftliches, nicht materielles Interesse an Pergamon zeigt sich auch darin, dass er sich erfolgreich dafür einsetzte, das von den Berliner Museen begonnene Unternehmen auf das Deutsche Archäologische Institut zu übertragen. So konnte er die Fortführung der Erforschung von Pergamon sichern seit 1900 und zugleich der Zerstörung des Grabungsplatzes entgegenwirken. In seiner Rede Pro Pergamo von 1897 hat Conze Folgendes ausgeführt. Patriotische Gefühle, wie sie für die Restaurierung der Marienburg in Westpreußen bestimmend gewesen seien, verbänden sich mit Pergamon nicht. Und daher stelle sich durchaus die Frage, warum man sich denn überhaupt dafür interessiere. Die Stadt sei aber Teil unserer Kulturgeschichte, denn sie habe dazu beigetragen, dass die griechische Kultur nach Rom vermittelt worden sei, von wo aus sie schließlich Mitteleuropa erreicht habe. Und wie die heutige Welt, so spiegele sich auch die Antike in ihren Großstädten. Mir scheint, dass hier drei Motive anklingen, die für die damalige Archäologie charakteristisch sind. Erstens, die Beschäftigung mit der Antike gilt nicht mehr als selbstverständlich. Zweitens, es lässt sich auch nicht mehr hinreichend begründen, warum man sich mit dem Altertum befasst und welchen Bezug zur Gegenwart die dabei ermittelten Fakten haben. Denn der Hinweis auf eine allgemeine und sehr indirekte kulturelle Mittlerfunktion Pergamons wiegt den Verlust der Überzeugung eines Ernst Curtius, Leben von unserem Leben, nicht auf. Drittens, man versucht die Antike dadurch besser zu verstehen, dass man analoge Phänomene in der Gegenwart oder in anderen Kulturen aufsucht. Dadurch aber wird, zumindest tendenziell, die historische Dimension verkürzt und die historische Eigenart relativiert. Seit seiner Monographie über eine vor allem auf der Insel Melos gefundene Gruppe von Vasen war Conze mit der frühgriechischen Keramik vertraut. Er bemühte sich um eine Klassifizierung von Keramikgattungen aufgrund der Herstellungstechnik und der Ornamentik. Und auf diese Weise wurde er zum Entdecker der geometrischen Epoche. Es gelang ihm, die erst von ihm sogenannte geometrische Keramik von der Keramik orientalisierenden Dekors zu unterscheiden, und er erkannte, dass sie eine eigene und ältere Phase der griechischen Kultur repräsentiere. 300 Jahre frühgriechischer Geschichte waren damit archäologisch erstmals nachgewiesen. Ebenso bewundernswert wie diese Entdeckung ist Conzes Versuch, eine ungegenständliche künstlerische Ausdrucksweise zu verstehen, die damals um 1870 dem herrschenden Geschmack widersprach. Er schrieb wohl etwas verwundert, die Linie, welche Schiller im Brief an Körner als unzweifelhaft unschön hinzeichnet, galt da, nämlich zur Zeit der geometrischen Epoche, als schön. Conze hat sich mit Sempers und Riegels Theorien zur Entstehung des geometrischen Ornaments auseinandergesetzt und in der Art vergleichender Kulturgeschichte die Kunst der Naturvölker zur Lösung des Problems herangezogen. Er war mit Gottfried Semper der Auffassung, dass die geometrische Form nicht auf Abstraktion beruhe, sondern Ausdruck eines primären Stilwillens sei. Die Stilanalyse betrachtete er als ein der Textinterpretation gleichrangiges Instrument historischer Erkenntnis. Bereits seine Wiener Antrittsvorlesung von 1869 enthielt die berühmt gewordene Definition, dass die klassische Archäologie ihren Ort dort habe, wo klassische Philologie und Kunstwissenschaft sich kreuzten. Vor allem durch die Beobachtung der Herstellungstechnik von Kunstwerken glaubte er, möglichst objektive Kriterien für die Stilgeschichte zu gewinnen. Dies aber zeigt, wie sehr die traditionelle Stilbeschreibung die auf das Wesen des Kunstwerks zielte, ihre Glaubwürdigkeit verloren hatte. Wenn Conze sich ferner darum bemühte, der geometrischen wie der provinzialrömischen Kunstproduktion gerecht zu werden, und wenn er sich Methoden der vergleichenden Kulturforschung zu eigen machte, dann bezeugt er, dass die Ästhetik Winckelmanns und des Klassizismus überwunden und der Historismus von der Auflösung bedroht war. Reinhard Kekulé, am 6. März 1839 in Darmstadt geboren, studierte in Erlangen, Göttingen und Berlin, wohin er seinem Erlanger archäologischen Lehrer Karl Friedrichs gefolgt war. Mit einer philologischen Dissertation wurde er 1861 in Berlin promoviert. Das attraktive Angebot, Erzieher und Reisebegleiter des jungen Herzogs von Marlborough zu werden, lehnte er ab. Vor allem der Historiker Johann Gustav Droysen hatte ihm geraten, sich allein der Wissenschaft zu widmen. So übernahm er für 2 Jahre die lehrreiche, aber auch mühsame Aufgabe, den fast erblindeten Eduard Gerhard als Amanuensis zu unterstützen. 1863 erhielt er das Reisestipendium des Archäologischen Instituts. Das Stipendium und eine anschließende Tätigkeit im Römischen Institut ermöglichten ihm einen insgesamt 5-jährigen Aufenthalt im Süden, hauptsächlich in Rom. Nach Griechenland reiste er in dieser Zeit nur einmal für wenige Monate. In Rom empfing er entscheidende Anregungen durch Heinrich Brunn, den Begründer der modernen archäologischen Stilforschung. Kekulé habilitierte sich 1868 in Bonn. Seine erste Vorlesung hatte 4 Hörer, unter ihnen Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, mit dem er seitdem in Verbindung blieb. Nach einer kurzen Tätigkeit am Museum Nassauischer Altertümer in Wiesbaden kehrte er 1870 als Ordinarius und Nachfolger Otto Jahns an die Bonner Universität zurück. 1889 ging er nach Berlin, wo er der Nachfolger Alexander Konzes in der Leitung der Skulpturensammlung wurde. Diese Berufung erfolgte auf Wunsch Kaiser Wilhelms II., der während seines Studiums in Bonn bei Kekulé Vorlesungen gehört hatte. An der Berliner Universität war Kekulé zunächst Honorarprofessor, doch schon ein Jahr später, 1890, wurde ihm das Ordinariat übertragen, das durch den Weggang von Karl Robert nach Halle frei geworden war. Nach dem Tode von Ernst Curtius 1896 erhielt er auch dessen Direktorenamt am Antiquarium, während der Lehrstuhl von Curtius mit, nach der Diskussion heute Morgen kein Wunder, dem klassischen Archäologen, dem klassischen Philologen Wilamowitz besetzt wurde. Kekulé war nun der einzige archäologische Ordinarius an der Universität und leitete zugleich beide antiken Museen, Skulpturensammlung und Antiquarium. 1898 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaft, im Amtsjahr 1901/2 Rektor der Universität und 1905 Vorsitzender der Berliner Archäologischen Gesellschaft. Der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts gehörte er bereits seit 1874 an. Eine vergleichbare Fülle von Ämtern hatte Curtius in seiner Person vereint und wie bei diesem, so dürfte auch bei Kekulé, die gute Verbindung zum Monarchen daran nicht unbeteiligt gewesen sein. Mit Genehmigung Wilhelms II. Nahm Kekulé 1895 den außer Gebrauch gekommenen Adelstitel seiner aus Böhmen stammenden Familie wieder an. Den 70-jährigen Kekulé von Stradonitz ehrte der Kaiser durch eine Einladung in sein Schloss auf Korfu. 2 Jahre später starb Kekulé am 22. März 1911 in Berlin. Reinhard Kekulé stand mehr als Curtius und Conze in einer direkten Traditionsverbindung zu Winckelmann. Er hat in jungen Jahren wesentliche Eindrücke in Rom empfangen und sein bevorzugtes Forschungsgebiet war die antike Skulptur. Obwohl ein guter Philologe, betrachtete er sich in erster Linie als Kunstwissenschaftler. Im Museum lag ihm vor allem die Interpretation der Sammlungsgegenstände am Herzen und natürlich die Bekanntgabe der von ihm mit gutem Blick erworbenen Stücke. Die während seiner Direktorenzeit von den Berliner Museen veranstalteten Ausgrabungen in Magnesia, Priene, Milet, Didyma und Samos förderte er, doch hatte er sich nicht direkt an ihnen beteiligt. Wie für die Museumsverwaltung, so hatte er auch für die Grabung vorzügliche Mitarbeiter, unter denen Theodor Wiegand hervorzuheben ist. Kekulé hat ein Denkmälerkorpus, die antiken Terrakotten, herausgegeben und den Band über die Terrakotten von Sizilien selbst verfasst. Aber seine Stärke lag in kürzeren Abhandlungen, in denen ausgehend von einem einzelnen Werk Zusammenhänge aufgezeigt und grundsätzliche Fragen erörtert werden. Ein Beispiel hierfür ist die 1870 publizierte Schrift Die Gruppe des Künstlers Menelaos in Villa Ludovisi mit dem bezeichnenden Untertitel Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Kunst. Kekulé hat hier erstmals die Eigenart der retrospektiven Schöpfungen aus der Schule des im ersten Jahrhundert vor Christus tätigen Bildhauers Pasiteles kunstgeschichtlich bestimmt. Er beschrieb den zwiespältigen Charakter dieser Statuen, die sich an ältere Werke, mit Vorliebe solche des strengen Stils des 5. Jahrhunderts vor Christus, anlehnen, in verristischen Details aber über sie hinausgehen und insgesamt eine raffinierte, spätzeitliche Eleganz aufweisen. Diese Erkenntnisse beruhen auf einer subtilen Beobachtung der gestalteten Form, einer impressionistisch zu nennenden Sensibilität für plastische und malerische Akzente auf der Oberfläche eines Bildwerks. Man versteht, dass Kekulé als einer der ersten berücksichtigte, wie sehr die Art der Beleuchtung die Wirkung einer Statue auf den Betrachter bestimmt. Wegen der unnachahmlichen Qualität ihrer Oberflächenbearbeitung hat Kekulé griechische Originale auch guten römischen Kopien vorgezogen und daher war sein Haupteinwand gegen Adolf Furtwänglers Buch Meisterwerke der griechischen Plastik, dass Furtwängler die Bedeutung der Originale unterschätzt und die römischen Kopien zu unkritisch behandelt habe. Die Formveränderungen in der Plastik zwischen dem 5. und dem 4. Jahrhundert vor Christus führte Kekulé auf die zunehmende Verwendung malerischer Gestaltungsmittel zurück. In seiner Abhandlung über den Kopf des praxitelischen Hermes stellte er diesen Wandel am Beispiel von Männerköpfen als eine auch typologische Entwicklung dar, die er in Form eines Stammbaumes sogar grafisch anschaulich machte. Damit unternahm er offenbar den Versuch, Stilforschung in gleichsam naturwissenschaftlicher Weise zu objektivieren. Wir treffen hier zugleich auf ein weiteres wichtiges Interpretationsprinzip Kekulés. Er sah das einzelne Werk nicht nur als individuelle Schöpfung, sondern vor allem auch als Teil einer überindividuellen bildlichen Tradition, die gegenüber der literarischen Überlieferung relativ selbstständig ist. Die Abhandlung über die Entstehung der Götterideale der griechischen Kunst 1877 demonstriert das an einem besonders schwierigen, ja brisanten Fall. Das griechische Götterbild war für Winckelmann und den Klassizismus die höchste Leistung der antiken Kunst. In ihm fand man die Idee der Schönheit am reinsten verkörpert. Kekulé hat diese Meinung im Grundsatz geteilt, sah sich aber genötigt, sie mit zeitgemäßen Argumenten neu zu begründen. Er kehrte die Argumentation Winckelmanns um. Am Anfang steht nicht die fertige Idee, der man sich möglichst anzunähern trachtet, sondern der Wille, den Gott und sein spezifisches Wesen in Menschenform darzustellen. Das wird zunächst nur unvollkommen erreicht, doch schreitet die Kunst in der Fähigkeit der Naturnachahmung stufenweise weiter, wobei die vorangegangenen Stadien der Entwicklung in den folgenden bewahrt und zugleich überwunden werden. Das Ideal ist also das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der gesetzmäßig verläuft. Kekulé verweist ausdrücklich auf Darwin. Er beruft sich ferner auf die Praxis zeitgenössischer Künstler, um die große Bedeutung der Naturwahrheit für die endgültige Ausbildung des Götterideals zu erläutern. Allein aus dem Leben selbst könne das Kunstwerk Leben gewinnen. Und daher hätten auch die Griechen das Ideal schließlich als ein lebendiges Individuum erscheinen lassen. Der Kategorie der Naturwahrheit hat Kekulé sich oft bedient. Sie hatte in der Epoche des Naturalismus die Begriffe der normativen Ästhetik abgelöst. In diesen Zusammenhang passen auch die Theorien Gottfried Sempers, denen Kekulé sich anschloss, als er Form und Ornament der ältesten griechischen und vorgriechischen Vasen von geflochtenen Körben ableitete, wie sie aus den Kulturen der sogenannten Naturvölker erhalten sind. Dem Bemühen, Ideal und Natur miteinander zu versöhnen, entspricht der Versuch, den immer größer werdenden Zwiespalt zwischen ästhetischer und historischer Interpretation von Kunstwerken zu überbrücken. Kekulé unternahm ihn in seiner Rektoratsrede von 1901, die Vorstellungen von griechischer Kunst und ihre Wandlung im 19. Jahrhundert. Ausgangspunkt ist für ihn die Tatsache, dass die zugleich ästhetische und historische Betrachtungsweise Winkelmanns ihre Gültigkeit verloren habe und dass alle Kriterien einer wertenden Interpretation zeitbedingt seien. Die Kunst jeder Epoche habe ihre eigenen Qualitäten und welches Werk oder welche Epoche man gleichwohl bevorzuge, hänge allein von der individuellen Wahl oder dem zeittypischen Standort des Urteilenden ab. Neben der Überzeugung aber, dass alles relativ sei, steht die fast verzweifelte Anstrengung, dennoch Wertmaßstäbe zu finden. Und jetzt zitiere ich: Wir bemühen uns, diese einzelnen Leistungen in ihrem Werte zu beurteilen. Denn gute und schlechte Bildhauerei hat es jederzeit gegeben. Die Höhen bleiben und werden als solche immer erkannt und empfunden werden. Indem wir historisch verfahren und uns bemühen, jedes einzelne Kunstwerk ohne vorgefasste ästhetische Theorie aus sich selbst und aus den Bedingungen, unter denen es entstanden ist, zu erklären und zu verstehen, verschließen wir uns mitnichten seiner künstlerischen Wirkung. Sie zu empfinden ist nicht jedem und nicht jedem in gleicher Weise gegeben. Durch die geschichtliche Auffassung der Kunst wird der ästhetischen Betrachtung der Weg nicht verschlossen. Liebe und Hass lassen sich nicht verbieten, aber wir sollen geschichtliche Gerechtigkeit üben. Diese Zitate belegen, dass der Zwiespalt zwischen ästhetischer und historischer Interpretation nicht mit Argumenten, sondern nur noch mit Appellen überbrückt werden kann. Appelle an das Qualitätsgefühl, an das nicht jedem gegebene künstlerische Empfinden, verbunden mit dem Sinn für historische Gerechtigkeit. Ja, wie es am Schluss der Rede heißt, der Pflicht der reinsten historischen Erforschung. Letzte Instanz für das Kunsturteil ist also das Subjekt. Man kann hier an die damals moderne Einfühlungsästhetik erinnern. Der sich wertfrei dünkende Positivismus überlässt die Frage nach dem Sinn von Kunst und Wissenschaft dem subjektiven Empfinden, welches nun umso ungehinderter Werturteile verkünden kann. Es ist kein Zufall, dass Kekulé für eklektische Werke der spätgriechischen Kunst, für die zwiespältige römische Idealplastik und für die Macht der bildlichen Tradition ein so gut entwickeltes Sensorium hatte, welches ihn zu Erkenntnissen führte, die von der Forschung erst in unseren Jahren eingeholt wurden. Er selbst war ein Kunstwissenschaftler des Fin de siècle. Alles erschien möglich und alles erschien nur relativ gültig. Der Klassizismus hatte seine Kraft verloren, die Fahne der Kunst wurde nur noch um der Kunst willen aufrecht erhalten. Als Curtius von Leben von unserem Leben sprach, meinte er etwas Objektives. Kekulé aber wusste, dass gerade die wichtigsten Überzeugungen auf subjektiven Urteilen beruhen. Dasselbe wusste Wilamowitz, der an Kekulés Grab über ihn sagte, ich zitiere, denn da war denn das Beste, was er seinen Schülern gegeben hat, dass wir neben allem historischen Wissen die ewige Schönheit, die Offenbarung in der Kunst fühlten und nimmer vergaßen, dass er uns das, was uns zunächst nur Bildungselement sein sollte, zum Lebenselement machte. Wir blicken zurück. Curtius, Conze und Kekulé erlebten das Zerbrechen der auf Winckelmann zurückgehenden und auch der romantischen Konzeption von Altertumswissenschaft. Sie erlebten, dass die Position der Antike im Kanon der allgemeinen Bildung nicht unbestritten blieb. Den Wandel des Historismus zum Positivismus haben sie mehr oder minder bewusst mitvollzogen. Als sie aktive Forscher waren, übernahmen die so erfolgreichen Naturwissenschaften eine auch die Geisteswissenschaften beeinflussende Führungsrolle. Im Bereich der bildenden Kunst signalisierten etwa gleichzeitig der Naturalismus und der Impressionismus eine Veränderung der Sehweise und eine Erweiterung der ästhetischen Erfahrung. In der Archäologie stellten damals die großen Grabungen nicht nur neue Aufgaben, sondern sie schufen auch eine neue allgemeine Situation. Sie förderten die Aufteilung und Hierarchisierung der wissenschaftlichen Arbeit und sie begünstigten einen gewissen Materialfetischismus, der den Bestrebungen des Positivismus entgegenkam. Da die Ausgrabungen kostspielige staatliche Prestigeunternehmungen waren, blieb es nicht aus, dass das öffentliche Interesse an der Archäologie wuchs und dass man von den Archäologen ein Eingehen auf die Wünsche von Geldgebern und Öffentlichkeit erwartete, was sie im Interesse ihrer Forschungsmöglichkeiten nicht verweigerten. Die drei hier betrachteten Archäologen reagierten in jeweils spezifischer Weise auf die neuen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. Curtius konnte sein Konzept einer griechischen Kulturgeschichte äußerlich unbeschädigt beibehalten. Conze bemühte sich darum, die Archäologie zu einer selbstständigen und modernen historischen Disziplin zu machen. Kekulé versuchte, den kunstwissenschaftlichen Ansatz Winckelmanns neu zu begründen. Alle drei gaben die ererbte Überzeugung von der besonderen Bedeutung des klassischen Altertums nicht preis, aber sie vertrauten im Unterschied zu Winckelmann offenbar nicht mehr darauf, dass die Antike ein kritischer Maßstab der eigenen Zeit sein könne. Man hatte ein Ideal übernommen, das die lebendige Verbindung zur Geschichte und zur Gegenwart verloren hatte und dadurch erstarrt war. Da man nicht in der Lage war, es in neuer Weise zu beleben oder eine ganz andere innere Konzeption von Altertumswissenschaft an seine Stelle zu setzen, traten in der täglichen Arbeit Ideal und Wirklichkeit, in der Forschungsmethode, Norm und Historie immer weiter auseinander. Der Zwiespalt wurde im Subjekt überbrückt durch wissenschaftliche wie politische Anpassung. Darüber hinaus haben die drei Gelehrten sich auf eigene Art aus dem Dilemma zu befreien versucht. Curtius durch Harmonisierung der Gegensätze, Conze durch Organisation, Kekulé durch den Appell an Qualitätsgefühl und künstlerisches Empfinden. Das wissenschaftliche Werk Adolf Furtwängers, insbesondere seine 1883 erschienenen Meisterwerke der griechischen Plastik, markiert von heute aus gesehen den Übergang zu einer neuen Entwicklung. Ausgehend von einer Materialkenntnis, die den höchsten Ansprüchen des Positivismus genügte, lenkte hier ein überragender Archäologe die Aufmerksamkeit wieder auf die klassischen Leistungen der griechischen Kunst. Furtwängers harte Kritik der Forschung und sein Vertrauen auf das eigene Urteil haben zur Überwindung des Positivismus beigetragen. In seiner zur Feier des Jahrhundertwechsels am 13. Januar 1900 in der Berliner Universität gehaltenen Rede konnte Wilamowitz sich freilich noch uneingeschränkt zu dem Optimismus der damaligen positivistisch geprägten Wissenschaft bekennen. Erst das Erlebnis des Weltkrieges ließ die innere Krise offen ausbrechen und deutlich sichtbar werden, denn nun erfolgte auch der äußere Zusammenbruch der Lebensverhältnisse, unter denen die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts sich entwickelt hatte. Arnold von Sales bezog sich ausdrücklich auf den Weltkrieg und seine Folgen, als er 1919 im Vorwort zu seinem Buch Die Kunst der Griechen schrieb, ich zitiere: Das Schicksal hat uns den Spaten aus der Hand geschlagen und es wird geraume Zeit dauern, bis die Bodenforschung im früheren großzügigen Maßstab wieder aufgenommen werden kann. Die unfreiwillige Pause wird nicht nur mit Kernerarbeit auszufüllen sein, die Stunde der Sammlung und Sichtung ist gekommen. Das Studium der antiken Kunst war ohnehin in Gefahr, in allzu materielle Bahnen gedrängt zu werden. Über dem Ausgraben, dem Katalogisieren und den kostspieligen Denkmälerpublikationen kam das innerliche Verarbeiten des aufgehäuften Stoffes fast zu kurz. Etwas weniger Steine, Scherben, Schutt und dafür mehr Nachdenken und begriffliche Definition, das sind die Wünsche und Forderungen der Gegenwart. Soweit von Sales. Die Zeit war gekommen, die Aufgabe des Altertumswissenschaftlers grundsätzlich zu überdenken. Ein Ergebnis war der vor allem von Werner Jaeger konzipierte dritte Humanismus. Er machte den Normbegriff wieder aktuell, belebte die Klassikdiskussion und propagierte damit eine Rückkehr zu Winckelmann. An Winckelmann und an die Dichter der deutschen Klassik erinnerte, ohne Namen zu nennen, Ernst Buschor in seinem 1932 verfassten Handbuchbeitrag Begriff und Methode der Archäologie, um abschließend eine strikt antihistoristische Position zu beziehen, und das zitiere ich: So ist die klassische Archäologie nicht nur eine historische Disziplin, sie kann teilhaben an der noch größeren Aufgabe, die Geschichte zu überwinden. Soweit Buschor, und damit ende ich. Vielen Dank. Diskussion über den Vortrag von Herrn Kollegen Borbein über Hans Curtius, Alexander Konze, Reinhard Kekulé, Probleme und Perspektiven der klassischen Archäologie zwischen Romantik und Positivismus eröffnen, und zunächst Herrn Momignano um sein Statement bitten. Bitte. Ich habe nur Bewunderung für diese Rede. Und vielleicht einige Fragen zu fragen. Die erste Frage ist, dass ich würde gern etwas mehr kennen über die Beziehungen zwischen Curtius und Schliemann. Dann ich habe einen Eindruck für meine Generation, das heißt für die Leute, die haben in Rom in den letzten Jahren des 20er und dann zwischen 30 und 39 sozusagen, Conze und Kekulé waren Philister geworden. Das heißt, sie hatten vollkommen Einfluss verloren, aber Karl Robert, Helbig, Mao und Furtwängler waren noch lebendige Kräfte in dieser Gesellschaft. Und vielleicht können etwas sagen, warum diese Generation, was so bedeutet, Conze und Kekulé bedeutet nichts für uns. Aber ein Mann mit Helbig, mit allen diesen Diskussionen, Polemik, schon in jener Zeit, war noch so wichtig und Robert war ein wirklicher, noch ein Einfluss. Hat er immer gut, ganz gerne. Wollen Sie sofort? Ja, wären wir am liebsten. Ja. Ja, erstens Curtius und Schliemann. Da gibt es gar nicht so sehr viel zu berichten, weil Curtius, wie ja überhaupt die etablierte Archäologie in Berlin, also von Schliemann nicht sehr viel gehalten hat, von Anfang an nicht viel gehalten hat. Und das wird immer so dargestellt, als sei nun diese, sei das so eine Überheblichkeit gewesen gegenüber dem eben nicht akademisch gebildeten Schliemann und dem Self-Made Man, sondern man muss sich klar darüber sein, nicht wahr, dass das, was Schliemann als Ausgräber gemacht hat, auch dem damaligen Stand der Grabungstechnik und der Ausgrabung der Archäologie wirklich nicht entsprach. Nicht, sondern es war völlig berechtigt, nicht wahr, da bei dieser Wühlerei, die der Schliemann gemacht hat, nicht wahr, dieses Ausgraben von Schätzen und so, das war in einer Zeit, in der der Archäologie auch die Schichtgrabung üblich geworden war, in der ganz andere Maßstäbe da gegolten haben, war schlicht, das war einfach verständlich, nicht wahr, dass man dagegen sich gewandt hat. Und man hat ihn auch nicht so wirklich ernst genommen. Er hat ja seine großen Erfolge, auch öffentlichen Erfolge, immer auf andere Weise versucht und auch bekommen. Nicht? Er hat also da seine Sammlung Berlin vermacht und ist dann Ehrenbürger von Berlin geworden. Nicht? Aber die Archäologen waren daran nicht beteiligt. Er wurde für die Archäologen dann diskutabler, als er dann Dörpfeld übernommen hatte, nicht? Der nun auch wirklich da wissenschaftliche Prinzipien eingeführt hat in dieser in diese Schliemannschen Grabungen, nicht? Sie wissen vielleicht, dass ja heutzutage diese Debatte ja wieder neu aufgeflammt ist, nicht wahr, über den Betrüger Schliemann, nicht? Und diese ganze Debatte würde es gar nicht geben, nicht wahr, wenn nicht die erste Phase der Schliemannschen Grabungen, nicht wahr, nicht so im Halbdunkel läge, nicht? Und wissenschaftlich auch so wenig kontrolliert wäre, nicht? Also da, man kann nicht sagen, dass die wirklich Curtius hat zum Beispiel nicht verhindert, nicht, und hindern können, nicht wahr, dass man Schliemann zum Ehrenbürger Berlins gemacht hat. Nicht? Man hat ihn auch nicht ja. ernst genommen, nicht? Und das hat ihn natürlich sehr gewurmt, den Schliemann. Das fand er ganz schlimm, aber mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Nicht? Es ist ihm da, naja, ich brauche da, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Dann diese andere Sache, die, dass kurz Kekulé und Konze, nicht wahr, in Rom eben sehr bald schon, nicht, als Philister gegolten haben und abgestanden waren, nicht. Das ist natürlich, genau das habe ich ja versucht auch darzustellen, nicht. Ich habe nicht etwa Curtius, Konze und Kekulé deshalb behandelt, weil ich meine, dass das die bedeutendsten Archäologen ihrer Zeit gewesen seien, sondern ich habe sie genommen, nicht wahr, weil sie eben repräsentativ sind, nicht wahr, für diese Krise der Archäologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und da sind sie deshalb auch besonders repräsentativ, weil sie sozusagen die offiziellen Figuren der Archäologie gewesen sind und weil ihr Leben gelang genug war, dass sie sich sozusagen selbst überleben konnten. Die waren alle drei, nicht, am Ende ihres Lebens waren sie Leute, nicht wahr, die einer schon abgeschlossenen Epoche angehört haben, auch Konze, der eigentlich der modernste von diesen dreien gewesen ist, nicht wahr, ist doch mit diesem Konzept der großen Archäologie, nicht diese positivistische Position, die er hatte, ist also durch den Ersten Weltkrieg ist das total, war das total zu Ende, und dass dann eben so Figuren wie Furtwängler eben sehr viel mehr Wirkung gehabt haben, liegt eben daran, dass sich in ihrem Werk auch eine Überwindung dieser nur positivistischen Positionen ja auch andeutet, wie ich das ja kurz geschildert habe. Was Robert anbetrifft, so ist es auch ein ähnlicher Fall, nicht wahr? Der ist durch diese Fähigkeit, nicht wahr, Philologie und Archäologie miteinander zu verbinden und Grundlagen, nicht wahr, dort zu legen, eben wirklich jemand, der auch über diese, über Curtius und vor allem Kekulé und Konze hinausweist. Er ist auch, das lässt sich sehr schön zeigen, es gab ja mal eine Zeit, wo Curtius und Kekulé und Robert, alle drei in Berlin an der Universität lehrten. Und da war Robert derjenige, der der modernste von diesen dreien war und der auch unter den Studenten am meisten Zulauf hatte. Er ist dann nach Halle gegangen, was eine merkwürdige Sache war, ein Jahr nachdem Kekulé berufen war, obwohl Robert gerade einen Ruf abgelehnt hat und daraufhin Ordinarius in Berlin wurde. Es ist eine sehr noch nicht aufgeklärte Sache, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Halle ist auch an der preußischen Universität gewesen. Das kann sehr gut sein, dass man ihm so wenig entgegengekommen ist, dass man fast gezwungen hat, so könnte man vermuten, nach Halle zu gehen, um den Platz für Kekulé freizumachen, das Ordinariat. Das ist eine sehr merkwürdige Sache, die aber wie gesagt noch nicht wirklich aufgeklärt ist. Robert ist durchaus jemand, der eben auch jünger ist, als die beiden anderen und deshalb eben noch länger Beachtung gefunden hat. Helbig und Mau, ich glaube, das liegt so mehr an den römischen Verhältnissen. Das waren so, ja, man möchte sagen, so Lokalheroen, die eben deshalb eine besonders lange Wirkung gehabt haben. Helbig natürlich auch wegen einer gewissen Exzentrizität seiner Lebensführung. Ich glaube, dass das eine Rolle dabei gespielt hat. Und dann natürlich die Beziehungen mit den italienischen König. Ja, ja, sicher, also natürlich. Das ist natürlich. Natürlich, ja klar. Der Sohn ist ein General. General der italienischen Armee. Ja. Seine Frau war eine russische Prinzessin, ja. Die hatte in Petersburg mit der Königin von Italien. Ja. Ihre Erziehung gehabt. Ja, sicher. Das ist eine ganz berühmte Geschichte. Ja, vielleicht ein kleiner Nachtrag über Schliemann in diesem Sinne, dass ich sei mir ziemlich sicher, dass die Entdeckung von Krete '82 oder so organisiert in Italien, in Comparetti, war eine bewusste Nachahmung. Und das scheint mir ziemlich wirklich. Ist der erste wirkliche Einfluss der Methode und die Ideen von Schliemann. Und dann natürlich Evans später in England. Die Nachahmung von Schliemann war nicht in Deutschland. Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz klar. Ja, ganz klar. War in England und in Italien. Mhm. Und es ist sehr merkwürdig, dass ein Mann wie Comparetti hat das. Die Lage von Comparetti in dieser Minerale war besonders interessiert in die Schriften natürlich, aber die Idee war die Entdeckung des Minoischen Kretes. Ja. Hatte jemand? Bitte. Herr Bommann, Sie haben eine Phase oder die Phase der Archäologie nach Winkelmann in Beziehung gesetzt zum Historismus und der Historismus und gekennzeichnet durch ein ihm immer wieder angehängtes Prädikat des Verzichts auf Werturteile. Das ist eine Sache, die sich natürlich stützt auf die bekannte Äußerung von Leopold von Ranke von 1824, die dann abgesichert worden ist durch Max Weber. Aber in der Zwischenzeit, nach meiner Erkenntnis der historischen Literatur des 19. Jahrhunderts, keinen Anfang gefunden hat. Wir haben etwa bei Zübel oder auch bei Preußen die erklärte Absage an die Werturteilslosigkeit, bei der Rede von der onurischen Objektivität. Man will mit dem, was man forscht, wirken, man will werden, man nimmt Stellung. Und wenn Sie sich die Schriften der meisten Historiker des 19. Jahrhunderts ansehen, ich war Mommsen und andere Leute eingeschlossen, die haben ja in einer Unbefangenheit ihrer eigenen Werturteile in die Geschichte hineingespiegelt, die Erstaunen erregt. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie diese analoge Phase in der Archäologie als den Positivismus bezeichnen. läge nahe, dass Sie das damit meinen. Wenn das so ist, dann würde es mich interessieren, wie Sie sowohl in Ihrem Referat als auch in Ihrer Entgegnung auf Romigliano eben von einer Überwindung dieses Positivismus gesprochen haben oder haben sprechen können. Man kann das natürlich in einem rein deskriptiven Sinne tun, insofern als es dann natürlich im dritten Humanismus und in den Leuten, die auch Buscher gesagt haben und Buscher selber, genügend Archäologen gegeben hat, die ganz einfach unbefangen, möchte man sagen, naiv, auf den klassischen Standpunkt zurückgegangen sind. Aber man kann das natürlich auch als einen Rückfall bezeichnen. Das heißt, die Frage der Überwindung, lässt sich der Positivismus in einer Wissenschaft, wenn er erstmal thematisiert worden ist, überhaupt überwinden? Ja? Gibt es nicht einfach eine neue Phase? Und eine weitere Frage, hat sich etwa der Werturteilsstreit, der ja in den Sozialwissenschaften eine ungeheure Rolle gespielt hat, auch in irgendeiner Weise bemerkbar gemacht in der Archäologie? Ja. Also ich habe nicht gesagt, dass, ich bin auch nicht der Meinung, nicht, dass der Historismus keine Werturteile zulässt, sondern ich habe gesagt, nicht wahr, dass ein sich verengender Historismus dazu führt, nicht wahr, dass eben Werturteile nicht mehr zugelassen werden oder nicht opportun sind. Und ich habe das sozusagen, ja, ich zeichne eigentlich die Vollendung dieser Verengung, nicht wahr, als Positivismus. Und da gibt es durchaus, was den Positivismus anbetrifft, nicht wahr, da ist Kekulé sehr charakteristisch, nicht? Der sagt das ganz explizit, nicht wahr? Eigentlich dürfen wir das ja nicht mit den Werten, nicht? Aber wir machen es trotzdem. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass natürlich auch zu Zeiten des Positivismus eben Wertungen nicht unterlassen worden sind, nicht? Dass man das durchaus gemacht hat, dass man es auch gewusst hat. Dass man aber sozusagen es nicht mehr begründen kann, die Wertung. Auch der Historismus kann sozusagen noch, indem er auf den historischen Verlauf blickt, nicht wahr, etwa, das beginnt ja bei Winkelmann, nicht? Kann er durchaus sagen, nicht wahr, also hier hat sich etwas erfüllt, hier ist etwas Wichtiges passiert oder das andere ist weniger wichtig. Nicht? Das, der Positivismus nach meiner Auffassung, so wie es sich bei mir darstellt, nicht wahr, vor allen Dingen bei Kekulé auch darstellt, der verlagert sozusagen die Begründung in das empfindende Subjekt. Nicht? Also man kann eben halt, ich empfinde vor diesem Kunstwerk, das ist eben gut. Nicht? Und das lässt man, wie Kekulé sagt, das darf man auch, das kann man nicht verbieten. Nicht? Das heißt, es ist, der Positivismus ist im Grunde genommen sehr viel unbefangener im Hinblick auf Werturteile, weil er sozusagen überhaupt gar keine Schranken mehr kennt. Nicht? Der kann einfach nicht mal sagen, ja, ich finde das eben gut, nicht? Ich werte jetzt mal einfach. Nicht? Man kann sozusagen schrankenlos werten. Während der Historismus auch bei den Wertungen immer sich gedrungen fühlt, nicht mal die nun irgendwie zu begründen. Während der Positivismus sagt, ich kann das gar nicht begründen, aber trotzdem muss ich ja werten, ich tue das auch. Nicht? Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch dann, das kann man auch nachweisen, eben zu dem geführt hat, wie der von Salis da schreibt, nicht wahr, dass die Leute total unbefriedigt waren. Nicht? Man hat schon versucht, im Gefolge etwa des dritten Humanismus neue Wertungen zu begründen und zu sagen, nicht wahr, das ist wirklich eine wichtige Sache, diese Antike, nicht? Und da gibt es durchaus Phänomene, die unter weltgeschichtlichen Aspekten, nicht wahr, eben so bedeutend sind, nicht wahr, dass man sie, dass man auch Gründe für eine positive Wertung finden kann. Dass man also sozusagen die Wertung nicht aus dem Subjekt herausholt, nicht wahr, sondern eben festbindet, nicht wahr, an die Sache selbst. Und das lässt sich ganz sicher auch, das lässt sich auch ganz sicher nachweisen. Nicht? Es gibt also da die Rodenwald etwa, ich hatte schon 1916, ich war über das Klassische einen Aufsatz geschrieben und hatte versucht, nicht wahr, also nachzuweisen, nicht wahr, dass es sowas gibt wie das Klassische und dass man das auch begründen kann, nicht wahr, dass es Klassisches gegeben hat. Nicht? Und bei Furtwängler würde ich nur sagen, nicht wahr, da ist ein Übergang insofern, als er eben, erstens, nicht wahr, auf diese Meisterwerke zurückkommt, nicht, und eben auf die auf die großen Jahrhunderte der griechischen Plastik, nicht wahr, seinen Hauptwert legt und alles andere demgegenüber abwertet und sozusagen nur zur, das hat eigentlich nur diese römischen Dinge, die haben nur zu dienen, nicht wahr, der Rekonstruktion, nicht wahr, der klassischen Kunst, nicht, alles andere ist völlig unwichtig. Und ich glaube auch, nicht wahr, die sehr scharfe Kritik an der bisherigen Forschung, nicht, dass das auch sozusagen ein sich ablösen bedeutet, obwohl er Furtwängler eigentlich noch durchaus, wenn auch ein überragender Vertreter des Positivismus ist. Nicht? Sie wollen noch. Ja, also was mich interessiert ist, dass, ob bei der Rückkehr zu wertenden Positionen in irgendeiner Weise Anzeichen für ein neues Methodenbewusstsein zu erkennen sind, die etwa über das hinausgehen, was im 18. Jahrhundert an Begründungen für die Klassizität des Klassischen sowieso zur Verfügung stand. Das heißt, meine Frage ist, völlig es eine richtig. Überwindung des Positivismus oder ist es eine Rückfahrt in Klassizismus? Mhm. Nein, das ist durchaus eine, das ist zumindest der Versuch, nicht einer Überwindung. Und das Neue, was in der Archäologie dort ist, das ist die Auseinandersetzung mit der neueren Kunstwissenschaft. Nicht? Also da, das ist ganz sicher, nicht wahr? Man rezipiert eben Riegel nicht? Und Wölflin und dann die Wiener Schule wird rezipiert. Nicht? Und aber aus der dieser. Regel wäre das beste Argument gegen jede Wertung. Der Regel sagt, ja, Kunst ist nein. Fortschritt, jede Kunst ist besser als ihre Eltern. Ja, nee, das ist völlig richtig. Es ist bloß so, nicht wahr, dass die Archäologie sich weiter entfernt sozusagen von der Philologie und sich versucht, nicht wahr, also sich mit spezifischen kunstwissenschaftlichen Methoden sich anzueignen, nicht? Und daraus entwickelt sich das da, nicht? Das also bei Rodenwald etwa ist das sehr schön zu beobachten, glaube ich. Nicht, aber es ist durchaus, also schon das Instrumentarium ist durchaus, es ist vergrößert. Es ist nicht nur ein einfacher Rückfall, nicht? Das kann man nicht sagen. Aber welche neuen Argumente da tatsächlich auch auftauchen, ist schon nicht erkennbar. Welche Argumente? Die neuen Argumente gegenüber dem klassizistischen Argument des 18. Jahrhunderts. Nein, das wird eben nicht mehr gemacht. Nicht? Also man sagt nicht wahr, das ist also die Idee des Schönen. Ja. Wird er nicht etwa in den 20er Jahren für die Stunde fangen? Was sagt man denn gegen die Leute, die sagen, das sind gar keine Meisterwerke? Das ist der Ausdruck der herrschenden Klasse der damaligen Zeit. Die archaische Kunst und die hellenistische Kunst ist genauso in ihrer Zeit Ausdruck einer großen Strömung und daher ästhetisch vollkommen gleichzuordnen. Ich meine, da kann man überhaupt gar keine ästhetischen Wertmodelle abgeben. Was sagt man gegen diese Leute oder nimmt man die nicht zur Kenntnis oder gibt es die nicht? Ist sozusagen der Klassizismus immer unterschwellig weitergegangen, bloß dass die Positivisten gesagt haben, wir sind zwar alle Klassizisten, bloß sagen wir es nicht. Nein, ich meine, da gibt es verschiedene Konzeptionen, nicht? Also da gibt es dann die, da müsste man also dann das weiter ausholen, nicht? Also da gibt es die Strukturforschung, nicht? Die also versucht, nun bestimmte Konstanten, nicht wahr, innerhalb des Griechischen aufzuweisen, zu sagen, nicht wahr, dass ganz bestimmte, dass das Klassische, nicht wahr, eben darin besteht, nicht wahr, dass da bestimmte Grundkonstanzen in einer besonderen Ausgewogenheit erscheinen, nicht? Das wäre also die Position von Matz oder von Kaschnitz, nicht wahr, die das versucht haben, nicht? Andere Leute, nicht wahr, die sagen sich also, dass ein wesentliches Merkmal, nicht wahr, ein wesentliches Kennzeichen der griechischen Kunst und auch sozusagen Vorbildfunktion der griechischen Kunst ist, nicht wahr, wie der menschliche Körper aufgefasst wird, nicht wahr, die Stadium, wo das eben der menschliche Körper als Organismus aufgefasst wird, nicht, dass das eben, wie das im 5. Jahrhundert der Fall ist, nicht wahr, dass das sozusagen die höchste Verwirklichung ist, nicht. Dann gibt es auch verschiedene Konzeptionen, nicht, mit denen man da arbeitet, nicht. Aber es sind alles Konzeptionen, die durchaus in dieser Form bei Winkelmann noch nicht anzutreffen sind. Schön, können wir diesen Punkt vielleicht verlassen, Herr Chantrain? Ich habe zuerst mal Karl Robert fragen wollen, die Frage haben Sie schon beantwortet. Die zweite Frage, wenn ich recht verstanden habe, verstehen Sie Konze als schon etwas überholt und Sie operierten damit, dass beim Zweiten Weltkrieg, das ist der Erste Weltkrieg, Inflation ist ja kein fachmanentes Ereignis. Die Tatsache, dass der Krieg es ein Mittel verschlang, das nachher die Nationengewalt herrschte, machte einen gewissen Stil der beschäftigten Archäologie unmöglich, mit dem Ergebnis, dass auf diese Art und Weise zwangsweise, nicht reisen und so weiter, man sich etwas mehr mit dem Denkmälerbestand, soweit man ihn da ist, in Abgrüßen, bei dem Original, bei den Bildern, vor sich hatte. Ich bin doch ein bisschen skeptisch, zumal ich den Eindruck habe, dass die Entwicklung der Archäologie doch weiter in die Richtung Großarchäologie geht. Eine Fülle von großen Ausgrabungen mit seit aus vorigem Jahrhundert, auf diesem Jahrhundert laufende Publikationen, deren Ende nicht abzusehen ist. Die ganze Perversion der Drittmitteleinwerbung soll ich gar nicht hier thematisieren. Von daher gesehen, die ketzerische Frage, glauben Sie wirklich, dass so die Archäologie so weit über den Standpunkt von Konz hinausgekommen ist? Ja, ich glaube schon, dass das der Fall ist. Es ist ja so, dass gerade bei Konze sehr deutlich ist, nicht wahr, dass das Großunternehmen als solches eben einen Wert in sich darstellt. Nicht diese große Archäologie, nicht wo dann gesagt wird, nicht wahr, mit Kaiser und Reich, nicht wahr, haben wir das alles machen können und so fort. Nicht? Es ist natürlich so, dass die Instrumente, die damals ausgebildet worden sind, nicht wahr, ihre Berechtigung haben, nicht wahr, und nach wie vor natürlich auch angewandt werden. Nicht? Und auch jetzt sind natürlich die Grabungen sind sogar noch teurer, als sie je gewesen sind. Nicht? Das ist überhaupt nicht zu bezweifeln. Nicht? Aber ich glaube nicht wahr, dass es heute viele Archäologen gibt, ich meine, Ausnahmen gibt es immer nicht, die sozusagen sich hinstellen würden und sagen, also die Grabung als solche, nicht, ist eigentlich das Entscheidende. Oder aber zu glauben, nicht wahr, was man auch früher geglaubt hat, nicht, dass man eben durch eine Grabung eben wirklich die Probleme alle lösen kann, nicht? Dass man also jetzt wirklich, sagen wir mal, Priene ausgraben kann, nicht? Oder aber, dass man Olympia ausgraben kann, das glaubt heute kein Mensch mehr, nicht? Dass das wirklich möglich ist, dass man also hingeht und dann an zu graben fängt und nach so und so vielen Jahren oder Jahrzehnten, nicht wahr, oder nach einem halben Jahrhundert, nicht wahr, steht also das alte Olympia wieder da, nicht? Dass das also eine völlig eine Aufgabe ist, die nie zu Ende ist, nicht? Und die immer nur Stückwerk ist, nicht? Und dass das eigentlich nur Mittel sind, nicht wahr, um also ganz begrenzt Erkenntnis zu gewinnen, nicht? Diese Erkenntnis, glaube ich schon, dass die mittlerweile sehr allgemein ist. Und der Erste Weltkrieg, Sie haben natürlich recht, dass diese äußere Zäsur hier eine Rolle gespielt hat. Aber ich bin doch der ganz dezidierten Meinung, dass hier die äußere Zäsur mit einer inneren Zäsur zusammenfällt. Es lässt sich ganz klar zeigen, nicht? Also dass zum Beispiel das Phänomen Buschor, nicht? Das ist eben auch nach dem Ersten Weltkrieg, nicht? Wo also völlig neu, nicht wahr, begonnen wird, nicht wahr, über archaische Kunst zu reden, auch über klassische Kunst zu reden, nicht? Da ist wirklich etwas völlig Neues passiert. Ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass der Zweite Weltkrieg eine solche Zäsur ist, nicht? Der Zweite Weltkrieg ist wirklich nur eine äußere Zäsur und danach, nicht wahr, geht es also, sobald man Geld hat, so einigermaßen so weiter wie vorher. Und es ist ja auch charakteristisch, dass der von Salis, nicht, der könnte ja auch sagen, ja, es ist ja so schrecklich, dass wir jetzt alle kein Geld mehr haben und so, also ja, müssen halt jetzt uns eben halt etwas bescheiden oder so, nicht, sondern er gerade wendet es offensiv und sagt, nicht wahr, das ist die Sache überhaupt, wir müssen ganz was anderes machen, nicht, und das ist auch richtig so, er beklagt sich gar nicht, während man also nach 1945, nicht wahr, durchaus also empfunden hat, nicht wahr, dass man also die Auslandsinstitute beschlagnahmt sind und alles Mögliche, nicht, da hat man wirklich gesagt, es ist schade, dass es nicht mehr so weitergeht, nicht, und hat dann auch wirklich so weitergemacht, wie man vorher angefangen hatte. Frau Deininger, bitte. Ja, also ich habe drei sehr unterschiedliche Fragen. Die erste Frage wäre die, das ist ja auch schon in Ihrem Vortrag angesprochen, Herr Christ, und ist gerade so eine aktuelle Frage ja auch, nämlich diese Regelung der Funde, der Verzicht sozusagen auf die Vereinnahmung der Funde durch die Ausgräber. Können Sie da etwas sagen? Ich kenne das einfach nicht über die politischen Hintergründe, wer diese Idee hatte, mit welcher Begründung und wie man das auch. Es klang ja etwas dramatisch, dass man sozusagen gegen den eisernen Kanzler irgendwie auch gegen dessen Willen durchgesetzt hat. Von wem wurden denn diese Verträge geschlossen? Ja, es war so, dass es gab schon ein griechisches Antikengesetz, nicht? Soweit ich das weiß. Ich glaube schon, dass es das gab. Aber das Interessante ist, nicht wahr, dass die auch Lucius da wirklich auch überzeugt drauf eingegangen ist und eben mit der Rückendeckung durch das Reich und vor allen Dingen eben durch den preußischen König oder durch den deutschen Kaiser das erreicht hat. Bismarck hat merkwürdigerweise nicht wirklich dagegen etwas unternehmen können. Nicht? Er hat das hinterher gesagt, nicht wahr, dass das also für uns äußerst ungünstig gewesen ist. Er hat dann, Herr Christ hat es ja geschildert, sich geweigert, eine Verlängerung der Finanzierung der Olympiagrabung zuzustimmen. Nicht? Und das wurde dadurch aus der Welt geschafft, also technisch war es so, nicht wahr, dass der Kaiser es aus seinem Dispositionsfonds genommen hat, und wenn es aus dem Disposition war, konnte ja Bismarck die Zustimmung befehlen, und das hat er auch getan. Es war also nicht aus Reichsmitteln, sondern aus dem Dispositionsfonds wurde diese letzte Sache finanziert. Es ist kaum anzunehmen, nicht wahr, dass es möglich gewesen wäre, einen Vertrag abzuschließen, nicht wahr, dass die Funde also nach Berlin gekommen wären. Nicht? Es ist aber auch so, das darf man auch nicht vergessen, der Vertrag sah vor, dass Dubletten abgegeben werden konnten, mussten nicht. Dass also Griechenland Dubletten abgeben konnte. Nicht? Und das ist zu einem ganz geringen Teil ist das geschehen. Das hat man aber auch nicht sehr in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, ob das nun vor allen Dingen auf griechischer Wunsch beruhte oder auf deutschen Wunsch das beruhte. Nicht? Interessant auch ist, das ist sicher eine neue Sache und das ist unabhängig von der Gesetzgebung, dass das Recht, Abgüsse zu nehmen, nicht? Und auch die Abgüsse zu verbreiten, nicht? Das wurde dann sozusagen als Ersatz, nicht wahr, für die Stücke selbst, wurde das den Deutschen konzediert. Und es ist auch heute noch so, dass diese Abgüsse, die sind noch in, das heißt, die Griechen dürfen natürlich jetzt auch mittlerweile Abgüsse davon machen, nicht? Aber die Formen, die sind heute noch in Berlin, da gibt es Formerei des staatlichen Museen, nicht? Und das war also durchaus Bestandteil des Betrages, und die hatten auch eben gesagt, das Recht, die Verbreitung dieser Funde auf dem Wege des Abgusses, war sozusagen deutsches Monopol für diese Zeit. Wenn ich eines gleich in dem Zusammenhang noch ergänzen darf, das ganze Olympia-Projekt von Curtius ist ja nicht nur deswegen so vorbildlich, sondern es ist auch vorbildlich durch die rasche Publikation. Eine Publikation, die damals einen neuen Standard setzte, ganz wenn ich das genug richtig sagen kann. Nun haben wir es noch. Pardon, Entschuldigung, Sie sind noch dran. Entschuldigung. Frage 2, vielleicht kann der Frau Siebert mithelfen. Das betrifft nochmal das Verhältnis zwischen Curtius und Burkhardt, zwischen der griechischen Geschichte von Curtius und der griechischen Kulturgeschichte. Sie sagten, die seien ja etwa gleichzeitig konzipiert worden, und ich habe mich nochmal gefragt, das sei jetzt vielleicht gar nicht so ganz klar. Ich habe mir vorgestellt, 10 Jahre, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß nicht, wann die Anfrage ist. Es läuft sozusagen auf die Frage hinaus, hat Curtius oder hat Burkhardt nicht Curtius gekannt? Hat er gekannt und setzt nicht in gewisser Weise diese griechische Kulturgeschichte, die griechische Geschichte von Curtius in gewisser Weise historisch voraus? Also. Ja, darf ich ausnahmsweise etwas dazu sagen? Herr Deininger, die Chronologie ist so. Erste Auflage von Curtius 1857 bis 1867. Im Falle von Burkhardt ist die Sache differenziert. Es ist lange umstritten, wann die Vorarbeiten beginnen. Aber es ist sicher, dass die eigentliche intensive Ausarbeitung der Vorlesung, einer Vorlesung über griechische Kulturgeschichte, die zum ersten Mal im Sommersemester 1872 gehalten wird, dass diese Vorlesungsvorbereitung noch einmal eine erneute Auseinandersetzung mit Curtius voraussetzt. Man kann das nachweisen, die Materialien sind noch in Basel im Archiv. Allerdings publiziert wird das Ganze nun mit weitem Abstand 1898 bis 1902. Ja. Also das ist die, das also ganz, das ist ganz klar. Ich glaube mir etwas, so wie die gleichzeitig und insofern auch unabhängig voneinander konzipiert haben. Frage 3 führt etwas, glaube ich, die schon von schon angeschnittenen Fragestellungen und auch die sehr aufschlussreichen Antworten von Ihnen vielleicht etwas weiter, wobei mir zum Schluss noch sehr interessant war, dass Sie also doch den Ersten Weltkrieg für die Archäologie als wesentlich Einschnitt betrachten. den Zweiten Weltkrieg dagegen, also eine Unterbrechung, aber kein sofortiges Einstieg. Während ich für die alte Geschichte, ich weiß nicht, also jedenfalls in Deutschland doch den Zweiten Weltkrieg als wesentlich stärkeren Einschnitt sehen würde als den Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, dass ja, ich das beurteile. Aber, also, ja. aber meine eigene Frage geht an sich dahin, Sie haben ja nun geschlossen mit Buschow 1932 und haben auf der anderen Seite eine gewisse Periodisierung, ist ja auch angelegt in Ihrem Vortrag und wahrscheinlich habe nicht nur ich, sondern auch andere sich am Schluss gefragt, ja, haben Sie da sozusagen eine Konzeption, die noch etwas weitergeht oder würden Sie sagen, sozusagen die Frage, so wie Sie geschlossen haben und so wie Buschow die Frage 1932 formuliert hat, ist sie eigentlich seither nicht, wir sind sozusagen auf dem gleichen Stand, oder würden Sie da doch noch weitere Entwicklungsphasen in den Grundfragestellungen der Archäologie unterscheiden? Ja, da habe ich drauf gewartet, auf diese, drauf gewartet auf diese Frage. Nicht? Es steht ein bisschen sehr programmatisch am Schluss. Nicht? Also ich bin natürlich überhaupt nicht dieser Meinung von Buschow. Nicht? Und ich glaube nur, nicht wahr, da ist eigentlich nochmal ganz klar formuliert, diese antihistoristische Position, nicht wahr, die Antwort ist, nicht wahr, auf eben, möchte sagen, nicht wahr, auf Kekulé und auf Conze, nicht? Das ist also bei Buschow, der ja nun direkt nach dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, nicht wahr, sehr einflussreich zu publizieren. Er hat das 1932 nochmal zusammengefasst, nicht wahr, und es ist ja auch eine Position, die damals durchaus auch vertreten worden ist. Ich denke sehr an die Naumburger Tagung, nicht, die ja auch in dieser Zeit passierte. Und das ist sozusagen, die zeigt eben, nicht wahr, dass auch diese Positionen, nicht wahr, dann doch sehr schnell überwunden worden sind. Und mittlerweile ist man, das ist sehr schwer zu definieren, nicht wahr, wie man heutzutage dazu steht, nicht wahr, man ist sicher sehr viel stärker wieder historistischen Positionen hat man sich genähert und oder vertritt historistische Positionen und dann ist natürlich nicht zu übersehen und ich persönlich betrachte das als nicht so besonders positiv, dass es eine sehr starke neopositivistische Tendenz in der Archäologie auch gibt, nicht? Die ist ganz evident, aber mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, nicht? Aber es ist keineswegs so, dass diese Buschowsche Position, die wird heutzutage eigentlich nicht mehr vertreten. Und das ist ja auch absurd. Moment, ja. Ich bin der einzige Zeitgenosse hier von Buschow. Und ich kann sagen, mindestens drei Dinge. Erstens, Buschow war der Vertreter von Stefan Georgi in dieser Kreis, in ganz merkwürdiger Weise. Zweitens, es gab eine evidente Beziehung in diesen Tagen, ich sage nicht, das war genau, zwischen Buschow und Schadow. Und drittens, Buschow war, der Vertreter eine neue Idealisierung der griechischen Kunst zu vergleichen mit Walter F. Otto. Diese ist die Konstellation, scheint mir. Eine merkwürdige Konstellation, sehr schwierig zu entziehen, was war wirklich da. Was für uns die Beziehung zwischen Buschow, Walter F. Otto, Schadow, nicht Jäger in sich und Stefan Georgi war klar, ich bin nicht sicher, dass, was ich sage, ist genau, es ist, was Leute wie Brender und andere sagte mir in Rom, buchstäblich in 30. 31 Uhr, von Kassnitz und andere Leute, die da waren. Und für mich in diesem Moment hier, nicht in jeder Tagen, die Beziehung mit Walter Otto, das ist das Wichtigste. Das für Sie die wichtigste. Aber Herr Mormigliano, wenn ich das sagen darf, vielleicht sollte man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben jetzt berührt eine Verbindung Buschor-Stefan-George. Der Einfluss des George-Kreises auf die Archäologie, dazu gehört ja auch noch etwa der Präsident des Archäologischen Instituts, Erich Böhringer. Ja. Die Böhringers, nicht, also der Einfluss des George-Kreises auf die deutsche Archäologie war, glaube ich, sehr stark und nicht nur an eine Person. Üxküll, ich meine in diesem Zusammenhang, also George-Kreis und Altertumswissenschaft. Das ist ein Zusammenhang, der in einer Gesamtschau noch nicht adäquat gewürdigt ist, nach meinem Urteil. Aber vielleicht sehen Sie es anders, Herr Vorbein, oder vielleicht haben Sie einen anderen. Ja, man kann geradezu sagen, also man kann fast fragen, nicht wahr, welcher bedeutendere Archäologe der 30er Jahre hat sich nicht in irgendeiner Weise dem George-Kreis zugehörig gefühlt. Nicht? Also das ist eine so ungeheure Macht gewesen, nicht? Das ist, kann man überhaupt nicht unterschätzen, nicht? Die Bedeutung des Überschätzens. Die Antike zu lesen in diesen Jahren, ist eine Reihe von diesen. Ja, und das ist eben die. Die Antike war da, eine Mischung von Jäger, Stefan George, Böhringer und so weiter. Und das gibt, ich fand es sehr gut, dass Herr Mormigliano das darauf hingewiesen hat, nicht, weil das Werner Jäger eben da doch etwas anderes ist. Nicht? Ich finde gerade diese Mischung, nicht wahr, von drittem Humanismus und George-Kreis, nicht, das ist wirklich was Brisantes und das hat wirklich auch zu schlimmen Sachen geführt. Nicht? Das ist so dieses, es kommt durch diesen George-Kreis, glaube ich, so ein irrationales Moment, ein sehr stark irrationales Moment hinein, nicht, und diese Mischung, nicht wahr, zwischen Bewusstsein, nicht wahr, von normative Werte in der Geschichte zu entdecken zu können, nicht wahr, und aber eben dieser ganz mit dem irrationalen Einschlag, nicht, dass das eigentlich die Situation sehr gut kennzeichnet, die ja in Deutschland zu ganz bösen Entwicklungen geführt hat. Nicht? Ja, können wir das vorlesen? Am meisten dann bitte. Ich fand es sehr interessant zu hören über die technische Organisation von Ausgrabungen, das zunehmende Verständnis der Ausgrabung als eines quasi naturwissenschaftlichen Experiments, das Mitnehmen von Fotografen, Technikern, Architekten. Ich kann mir nur vorstellen, dass in der Archäologie das Einführen technischer, naturwissenschaftlicher Methoden leichter und wahrscheinlich auch eher möglich und verführend oder angemessen ist als in der Historie selbst. Das eine Problem, das sich daraus ergibt, hat der Lehmann angesprochen, das Werturteilsproblem. Das andere würde ich vielleicht gerne noch etwas genauer dargestellt sehen, wenn das geht. Das weiß ich aber nicht, ob das geht. Und zwar, das betrifft die Methode. Gibt es Äußerungen der Archäologen zu den Vor- und Nachteilen zunehmenden naturwissenschaftlichen Denkens, Sprechens und Vorgehens in der Archäologie? Gibt es Urteile über die Gefahren und Chancen naturwissenschaftlicher Organisation der Forschung, also vor allem des Vorgehens nach den Regeln der Technik in der Archäologie? Und dann eine kleine, eigentlich nur anekdotische Frage. Wissen Sie etwas zu den Beziehungen von Kekulé zu seinem Namensvetter, dem Entdecker der Benzolformel? Inwiefern sind die verwandt und gab es da vielleicht auch geistige Beziehungen? Nein, das weiß ich nicht. Also ich nehme an, dass die verwandt sind, aber diesem Problem bin ich nicht nachgegangen. Aber was das Naturwissenschaftliche anbetrifft, also ich kenne da auch keine kritischen Äußerungen. Man muss aber, glaube ich, hier sehr genau zwei Sachen auseinanderhalten. Einmal die Verwendung naturwissenschaftlicher Methoden in der archäologischen Arbeit, nicht, das heißt also Fotografen anzunehmen oder aber auch naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden anzuwenden, nicht, das ist nichts Besonderes, nicht, weil das tangiert sozusagen die eigentliche Forschung nicht, nicht, weil dass man eben statt einem Zeichner einen Fotografen nimmt, nicht, weil, oder dass man statt nur zu beschreiben oder zu sagen, nicht wahr, das ist also hier ein Scherbe, nicht wahr, jetzt noch die chemische Zusammensetzung daneben zu schreiben, nicht, das ist relativ unproblematisch. Das Interessante ist ja, dass es eben in dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts eben auch Versuche gegeben hat, die geisteswissenschaftliche Methoden sozusagen in Richtung auf Naturwissenschaft hin zu trimmen, möchte ich jetzt geradezu sagen. Kekulé da versucht zum Beispiel eben eine Stilentwicklung darzustellen, nicht wahr, als ein grafisch darzustellen, ein Stammbaum oder ein Schüler von Kekulé, der versucht hat, Stilentwicklung nachmessbar zu machen, nicht? Also der hat Köpfe vermessen, nicht? Und hat dann gesagt, nicht wahr, das entwickelt sich dann so und so. Und dann eben auch hier wirklich, und das ist interessant, dass der Kekulé, ich sagte es, nicht wahr, an Darwin erinnert, nicht? Dass auch die Kunstentwicklung etwas ist, nicht wahr, was ganz festen, berechenbaren Gesetzen folgt, nicht? Das ist sicher was anderes, nicht wahr, als die Anwendung der Möglichkeiten, die Naturwissenschaften bietet. Hier geht es viel tiefer, nicht wahr, man versucht sozusagen genauso zu operieren, nicht wahr, wie die Naturwissenschaft selbst. Und da hängt natürlich die Grabung insofern zusammen, nicht wahr, als jetzt, das ist natürlich nicht nur Verwendung naturwissenschaftlicher Methoden, sondern wenn man sagt, nicht wahr, wir sind wie die Naturwissenschaft, machen wir Experimente, nicht? Wir überprüfen jetzt eine These, indem wir hier in Olympia den Boden aufmachen, nicht? Und das ist sozusagen unser Labor. Und da wird sich dann zeigen, ob unsere These richtig ist oder ob sie falsch ist. Nicht? Das ist also die Geisteswissenschaft, nicht wahr, sozusagen nach dem Vorbild von Naturwissenschaft zu betreiben. Nicht? Das sind wichtige, das wird heute eigentlich weniger betrieben. Spielt eigentlich nicht so eine große Rolle, wenn auch die Anwendung von naturwissenschaftlichen Methoden, das kann ja gar kein Zweifel dran sein, heute eine sehr große Rolle spielt und mit Recht natürlich in der Grabungspraxis eine sehr große und zunehmende Rolle spielt. Das andere, das liegt ja vielleicht auch darin, dass mittlerweile auch die Geisteswissenschaftler gemerkt haben, dass die Naturwissenschaften eben doch nicht so exakt sind, wie das so Geisteswissenschaftler in der Regel anzunehmen pflegen. Sie haben eine Zusatzfrage. Ich hatte hier eine kurze Zusatzfrage. Diese Antwort ging genau in die Richtung, die ich eigentlich meinte mit meiner unpräzise gestellten Frage. Es ist also tatsächlich diese methodische Beeinflussung durch die Naturwissenschaften gemeint. Sie haben darauf hingewiesen, dass Kekulé das einzelne Werk nicht individuell, sondern als Teil einer Klasse, einer Klassengruppe interpretieren möchte. Da Sie auch doch hingewiesen haben, dass man das heute so nicht mehr sieht, ist also der Zweck und das Interesse, das man damals an der Archäologie hatte, offenbar anderes als heute. Könnten Sie vielleicht nur ganz kurz skizzieren, wie man überhaupt dieses naturwissenschaftliche Methodenideal, aus welchen Zwecken sich das direkt am besten erklären lässt? Kann man das vielleicht sagen? Das damalige? Ja, natürlich das damalige, denn heute ist es anscheinend ja anders. Übrigens, nur kurz gesagt, ich war die... Das macht man natürlich heute auch noch so, nicht, dass man also dass man bestimmte Formen nicht der Kunst eben als in ihrem typologischen Entwicklung sieht und so. Das hat er durchaus auch gemacht. Das macht man nach wie vor so, nicht. Aber dieses andere, nicht wahr? Das ist, glaube ich, das lässt sich ja, soweit ich informiert bin, ja auch in anderen Geisteswissenschaften zeigen, nicht? Dass also gerade eben in im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts, geht sogar noch ein bisschen weiter zurück, glaube ich. Eben die Naturwissenschaften eine solche große, weil die eben diese handgreiflichen Erfolge haben, nicht durch die Technik und so, und das sagen alle die anderen Wissenschaften, ja, also so muss man es wohl machen, nicht? Also das ist genau das, nicht wahr? Das ist der Maßstab sozusagen. Das ist der Unterschied. Die Naturwissenschaften haben ein greifbares Produkt, ein Produkt hat unsere Wissenschaft nicht vorzuweisen. Deshalb meine Frage. Ja, das ist diese, naja, ich meine, es hängt im Grunde genommen, ja, das können Sie ja bei dem berühmten Werk von Kuhn, können Sie das ja nachlesen, nicht? Also das ist so eine Art Paradigmenwechsel, nicht? Also, dass eben da die Naturwissenschaften halt eben eine führende Rolle gewinnen, nicht? Und die anderen sich danach orientieren, nicht? Das lässt sich nicht nach Kuhn ja auch nicht wirklich erklären, nicht? Sondern das ist halt, das passiert, nicht? Dankeschön. Frau Arrigoni, bitte. Volevo, sottolineare una cosa, cioè che a partire da Winkelmann, che elabora la categoria del bello senza andare in Grecia, Quando poi penso naturalmente solo ai viaggiatori tedeschi, quando poi si va in Grecia, questo può voler dire diverse cose. Prendendo come spunto i viaggiatori archeologi che lei ha preso in considerazione, c'è sia il lato così neo-umanistico, la verifica di proprie convinzioni politiche o politico-estetiche o etiche, però il lato più positivistico è indubbiamente in certi casi il bisogno di materiali che vengono poi trasportati in Germania. E in questo senso non vedo molta differenza tra Carl Ritter che veniva mandato da Böck a cercare iscrizioni. Tra queste due categorie mi pare che si possa inserire una categoria di viaggiatori che sono anche archeologi, e penso a Carl Otfried Müller di Abakopen, dove naturalmente data la loro sicuramente per Abakopen apoliticità, c'è forse paradossalmente più interesse alla Grecia stessa, anche alla situazione politica o perlomeno alla situazione dei greci, economica dei greci, che non da parte di questi archeologi, oltre poi alle considerazioni inerenti, che so, alla grande importanza che loro danno al culto e alla religione, che qui mi pare non sia stato trattato. Mi sembrava che in fin dei conti, in Kekulé, in Ponte e forse meno in Curtius, tutto sommato la Grecia serviva come specchio, non molto di per sé, anche se c'è attenzione al paesaggio. Sì, sì, ha ragione, sì. Lo credo anche io. Dann Frau Horst. Ja, vielleicht eine kurze Bemerkung zu Ihnen, Herr Dehmann. Das Problem der Interpretationskategorie Historismus, das ist natürlich nicht schwierig, einfach dadurch, dass Historismus selber eben auch vor allen Dingen als kritische Kategorie gebraucht worden ist und auch da unterschiedliche Wesensmerkmale enthält. Das, eines davon ist sicher das Ausschalten von Subjektivität, also diese Vorstellung, gewissermaßen den Gegenstand selber sprechen zu lassen. Daraus resultiert dann auch die Vorstellung, als könnte man in dieser Objektivität nun gleichsam die Fakten nur einfach versammeln. Wenn man das darunter sieht, unter Historismus versteht, gehört Rosen sicherlich ohne Zweifel nicht unter dem Historismus in diesem Sinne. Wenn man darunter versteht, historisches Denken, ist es wieder was anderes, dann ist es keine kritische Kategorie, sondern etwas, worunter Preußen durchaus subsumiert werden könnte. Das ist aber nur korrekt. Was mir interessant erschien, war, wenn man jetzt die Situation der klassischen Archäologie gegen die verwandten und sich überschneidenden Fächer hält, die klassische Philologie und auch alte Geschichte, dann ist ja offenbar in der klassischen Archäologie die Situation strukturell sehr ähnlich wie in der klassischen Philologie, weil sie es mit Gegenständen zu tun hat, die halt eine ästhetische Nötigung ausüben, sodass dieses Problem von vorurteilslosen Forschen, wertfreiem Forschen und andererseits Werten, also es mit Objekten zu tun haben, die dazu herausfordern, in beiden Fällen wohl gleich stark und stärker als etwa in der alten Geschichte, wenn sie sich vielleicht mit politischen Institutionen beschäftigen, weil ästhetische Nötigung findet da sicherlich nicht statt. Und dieses Auseinanderfallen von wissenschaftlichem Forschen und Werten gilt sicher in gleichem Maße für die klassische Philologie. Auch bei Wilhelm Moritz kann man sozusagen die gleichen Argumentationen dort finden. Als Wissenschaftler möchte er sozusagen objektiv darstellen, aber dann gibt es Äußerungen gegen all diese wissenschaftliche Arbeit, ist natürlich das Wesen Homers und Homer selber was ganz anderes und ihm gegenüber ist grammatische Forschung Schnickschnack, wie er an einer Stelle sagt. Das ist nur das Auseinanderfallen dieser beiden Sphären. Interessant ist da allerdings wieder, dass auch in die Wissenschaft diese Wertung dennoch einwandert, wie gesagt, in der Geschichte der klassischen Philologie, Entschuldigung, in der Geschichte der Philologie, wie er es nennt, ausdrücklich, steht am Anfang der ausdrückliche Verzicht auf das Prädikat des Klassischen und 10 Zeilen später heißt es dann, was ist Ziel dieser Wissenschaft? Das Anschauen des in seiner Schönheit und Wahrheit Verstandenen. Also da merkt man, wie diese Trennung gar nicht durchzuhalten ist. Und wenn man jetzt von hier aus auf die Versuche etwa des dritten Humanismus schaut, dann ist da eigentlich der Versuch unternommen, beides wieder zusammenzubringen. Und dort geht es dann eigentlich darum, etwas rückgängig zu machen, nämlich die Verfremdung des Objekts, das als etwas anderes genommen wird, als was es selber eigentlich genommen werden wollte, nämlich die Verfremdung der Texte als Quellen zurückzunehmen und auch als Wissenschaftler die Texte eben als Texte zu behandeln und nicht nur als Quellen zu nehmen. Das heißt, als Texte, die von sich aus einen Anspruch auf Wahrheit erheben oder zumindest in irgendeiner Weise einen normativen Anspruch. Da ist es dann eigentlich keine methodische Neuerung, sondern es ist sozusagen das Reklamieren einer Zielsetzung, die im Zuge der historischen Forschung verloren gegangen ist. Das ist, also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es in der Archäologie vielleicht Parallelen gibt. Auch, also in der Archäologie kann man nicht sagen, dass da irgendein methodisch wirklich neuer, vom Handwerklichen der neue Ansatz da ist. Die Fragestellung und die Sicht des Objekts ist sozusagen anders und hat sich gewandelt und greift in gewisser Hinsicht auf neuhumanistische Aspekte zurück, aber das ist ein Unterschied schon. Das war das Zweite. Das Dritte wäre die Frage der Autopsie oder das Problem der Autopsie, also sozusagen das nach Griechenland hinfahren können und das, was dort an methodischen Aspekten mit drin ist. Autopsie kann ja dazu führen, wie bei Curtius, dass sozusagen der Gegenstand nah heranrückt. Man hat das Gefühl, man steht auf griechischem Boden, man ist den Griechen ganz nah. Das kann natürlich auch das Gegenteil bedeuten, die ungeheure Diskrepanz zwischen dem, was man als Ideal sich so im Kopf erhalten hat und dem, was man da konkret vorfindet. Meine Frage, gibt es bei Curtius eine Reflexion auf diese Problematik, die da in dem Phänomen Autopsie drinstecken könnte? Einfach das Bewusstsein, dass Griechenland ja zu dieser Zeit ganz anders aussieht, als es zur klassischen Zeit ausgesehen hat. Und da gerade Autopsie gewissermaßen verführerisch ist, weil sie einem etwas vorgaukelt als unmittelbar wahr und anschaubar, was genau das Gegenteil von dem ist, was die historische Wahrheit gewesen wäre. Ja, zu dem letzten, ich war zu der Autopsie. Es ist also aus den Briefen von Curtius, nicht wahr, ist ganz deutlich zu sehen, nicht, dass er als junger Mann ganz zweifellos davon darin gelebt hat. Er hat eigentlich nur zur Kenntnis genommen. Deshalb fand ich auch gestern den Vortrag von Herrn Weidemann so interessant, nicht, über diese Philhellenen, nicht dieses Erlebnis, nicht, also der Diskrepanz zwischen dem, was nun in Griechenland selbst ist, nicht, man, der hat ja nun auch da diese gar nicht so einfachen Verhältnisse da zu Zeiten Ottos da erlebt, nicht? Die Diskrepanz zwischen dem gegenwärtigen Griechenland und dem antiken Griechenland, die hat er überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, der Curtius. Ganz im Gegenteil, der hat immer nur gesehen, das Alte, nicht wahr, und hat sich da an griechische Vasen erinnert gefühlt, wenn er die Leute gesehen hat, hat auch über Volksbräuche geschrieben und hat also da gesehen, dass da in den Volksbräuchen der Griechen älteste Traditionen erhalten sind. Da gibt es überhaupt kein Gefühl für dieses Problem. Und dann nachher, das finde ich auch interessant, ist es ja so, als er die Ausgrabung macht, nicht? Da ist das Griechenland wirklich wie so ein, dieses Olympia, wie so ein Experimentierwerkstatt, nicht wahr, ist das weg. Das ist ja das Tolle, dass der Curtius die Grabung von Berlin ausleitet. Der ist ja ganz selten nur in Olympia gewesen, nicht? Der hat in Olympia seine Leute, die machten das. Er war der Grabungsleiter und saß in Berlin. Nicht? Das war eine ganz distanzierte Angelegenheit. Nicht? Und dazu passt auch eben diese Konzeption, nicht wahr, dass das ein naturwissenschaftliches Experiment ist. Hat ihn überhaupt nicht interessiert, nicht? Was da in Griechenland selbst wirklich gewesen ist. Dann die, ja, mit dem, was Sie über den Historismus sagen, das kann ich nur dankend zur Kenntnis nehmen. Und was war es noch? Archäologie, das war eigentlich nur eine Bemerkung aus meiner Sicht. Klassische Archäologie, klassische Philologie, die sozusagen in gleichen Methoden. Ja, also das würde ich auch unterstreichen, nicht? Das ist sicher auch so gewesen, nicht? Also dass man versucht hat, nicht wahr, dieses Auseinanderfallende, nicht wahr, wieder zusammenzubringen, nicht? Man muss ja immer berücksichtigen, nicht wahr, dass die die klassische Altertumswissenschaft, muss man sagen, nicht, eben wirklich eine ganz hervorragende Rolle gespielt hat, nicht, im 19. Jahrhundert und eben auch entsprechend institutionalisiert war, entsprechend dotiert war und all sowas. Und das hing doch nur daran, dass man nun irgendetwas Besonderes daran sah, nicht? Nur so war das hier zu rechtfertigen, nicht? Und die Situation war so, dass diese Rechtfertigung immer schwieriger fiel, nicht? Und dass man dann nachher, als das, und man sah das ja, nicht? Es wurde ja, die Studien, die Altertumsstudien wurden ja immer weiter zurückgedrängt, nicht? Weil das humanistische Gymnasium war nicht mehr die einzige Sache, nicht? Weil es unter Wilhelm II. Ist das ja ganz deutlich, nicht? Auch Kekulé sagt das mal, nicht? Dass die Zerstörer, nicht wahr, unserer Bildung, und der hat da die dollsten Gemälde gemalt, nicht wahr, das könnte man auch heute noch alles, heute schon nicht mehr, bringen, dass also die Entwicklung in den Schulen dazu führt, dass die Dichter, die deutschen Dichter nicht mehr verstanden werden, nicht, dass man nur mal Griechisch kann, auch Goethe versteht und so. Das sind ja Fakten gewesen und das wurde immer dringender, nicht, also da nun neue Begründungen zu finden. Und ich habe das ja gebracht, nicht wahr, was Konze da bringt, um Pergamon zu rechtfertigen. Das ist ja, dünner geht es ja nicht, zu sagen, also Pergamon ist wichtig, weil Pergamon nun mal die griechische Kultur nach Rom überliefert hat und dann ist immer noch nicht bei uns, sondern dann ist sie von Rom dann schließlich zu uns gekommen. Das ist irgendeine Mittlerstelle in einem langen Partitionsprozess, nicht? Und dass das also nun wert sein soll, dass das Deutsche Reich da oder die preußischen Museen, nicht wahr, so viele Gelder für ausgeben, das ist ja alles schwer verständlich, nicht? Und dass man da versucht, eben auf einer qualitativ anderen Ebene zu argumentieren, das ist natürlich verständlich, ne? Herr Kulbe. Ja, ich möchte nochmal auf den ersten Diskussionsbeitrag von Ihnen, Professor Momigliano, zurückkommen und dass da die römische Sicht der Dinge oder auch das Vergessen von Konze und Kekulé in Rom und auf der anderen Seite der helvetischen Mauer. Ich glaube, ich würde auch nicht von Vergessen sprechen. Ich glaube, man hat bloß an Konze und auch an Kekulé im Gefolge von Konze in Rom nicht so gern gedacht. So ist es wohl gewesen. Und das ist nicht ganz zufällig. Denn die Entwicklung des Instituts unter Konze, sein Organisationstalent, seine Reform hauptsächlich in den 80er Jahren, deren Wert und deren Bedeutung ganz umstritten ist, darüber gibt es überhaupt keine Diskussion. Wenn es nicht Konze gewesen wäre, hätte es hoffentlich ein anderer sein müssen. Aber diese Reform, diese Umstellung ist nun einmal mit dem Namen Konze verbunden. Und da muss man eben doch wohl sagen, dass diese Verlagerung des Gewichtes der Institutsarbeit von Rom, von Italien, nach dem Osten hauptsächlich, nach Griechenland, nach Kleinasien, in mancher Hinsicht oder auch in vieler Hinsicht auf Kosten des alten römischen Instituts ging. Das ist ja eigentlich dringende Punkt, warum Konze oder Name Konzes nie mit warmer Begeisterung in Rom genannt wurde, und wenn Sie mich fragen, ja, mit warmer Begeisterung genannt wird. Ich sehe gern zu, dass das ein persönliches Moment an der Wertung ist. Also wie gesagt, nicht das Mindeste gegen Konze, aber das ging auf Kosten des römischen Instituts, so sagen wir, sicher, des alten römischen Instituts, das verkörpert war durch Gerhard, dann hauptsächlich auch durch Mommsen, durch Henssen in Rom selbst und auch durch Helwig und Mau dann bis in den Anfang unseres Jahrhunderts hinein. Und es ist auch kein Zufall, dass Helwig Geld ja im Unfrieden von diesem Instituten geschieden ist im Jahr 1887 und dann drüben in der Villa Lande seine Residenz bezogen hat und dort oben auf das römische Institut, ja, im wahrsten Sinne herabschauen konnte und auch herabschauen wollte, dass er im Zusammenhang mit den Herren der Berliner Zentraldirektion immer von den Unteroffizieren an der Spree gesprochen hat in Polen war eben, wenn Sie so wollen, der Außenfeld neben dieser Gruppe. Und diese Stimmung hat sich also in Rom, wie bei den zweiten Hälfte des Jahrhunderts, weitgehend erhalten, zumal ja Mommsen, obwohl er bereits 1885 und das wieder infolge des Sprachenstreits und der Bismarckschen Entscheidung gegen das Italienische und für das Deutsche auch im Römischen Institut, Mommsen mit Eklat auf der ZD ausgetreten war, das wissen Sie ja auch vorbei, und das ist ja bekannt, es dann doch verstanden hat, in der Nachfolge von Helwig 1887 nochmal einen seiner Protégésse, den Christian Hülst, dort zu postieren. Aber der Nachfolger Hensen, der ersten Stelle, wurde Eugen Petersen. Und Eugen Petersen, ich kann mein fachliches Urteil nicht erlauben, aber es rühmt sich, ist eine relativ schwache Figur gewesen. Und das, was ihn aber für die Berliner interessant machte, das war wiederum die Verwandtschaft mit Michaelis. Und Michaelis gehörte wieder zur Gruppe von Conze, zu der man dann eben auch Kekulé rechnen muss. Also von daher wird es verständlich, dass natürlich in Rom von diesen beiden weniger die Rede ist, als dann von den von Herrn Burbein so bezeichneten Lokalgrößen. Es waren wirklich noch Lokalgrößen, auch sehr beachtenswerte Lokalgrößen, Helwig und Mau. Helwig hat ja auch außerhalb des Instituts, nicht nur in der römischen Gesellschaft, sondern auch in der Wissenschaft, in dem wissenschaftlichen Leben eine sehr große Rolle gespielt, bis zum Ersten Weltkrieg, unterstützt dann unter anderem auch von Hülsen. Und Mao, das muss man immer wieder sagen, das wird eigentlich über alle Grenzen dieser Lager hinweg hervorgehoben, ist einer der treuesten und solidesten Mitarbeiter gewesen, den das römische Institut jemals gehabt hat. Das kann man nicht genug hervorheben. Nicht nur wegen seiner vielen jahrelang durchgeführten Kurse in Pompeji, sondern auch vor allem wegen seiner Arbeit für die Bibliothek, die er dann bekanntlich in dem Realkatalog Anfang dieses Jahrhunderts ihren Ausdruck gefunden hat, einem Realkatalog, der dann von Matz und Merkin erweitert wurde und von dem wir heute noch in Form der archäologischen Bibliografie, also in erweiterter Form, zehren. Also, das ist, wobei, wenn Sie verzeihen, wir sind hier die beiden einzigen Vertreter, die näher in Beziehung zum DAI stehen, aber ich kann das nachempfinden, diese römische Sicht, wenn man sich mit diesen Vorgängen beschäftigt, die auch einiges, also die nicht nur institutionell von Bedeutung waren, sondern die auch in gewisser Weise von persönlicher Tragik überschattet waren. Lassen wir mal Helwig beiseite, das Verhältnis zu Conze war schon vorher belastet, ist dann nur gespannter und schärfer geworden als die ganze Entwicklung, wie gesagt, in Berliner Richtung oder in athenische, keine asiatische Richtung ging, aber von Tragik überschattet, wenn man an Wilhelm Hensen denkt. Diesen Mann, der also fast ein halbes Jahrhundert seine Dienste diesem alten römischen Institut geweiht hat, seit den frühen 40er Jahren bis zu seinem Tode 1887, und der 1860 als Konze längere Zeit, also schon vor dem Stipendium und dann als Stipendiat in Rom war, auch damals schon als Institutsvater berühmt und gepriesen, für Konze eine der großen Figuren in Rom war. Und als Brunn 1865 den Ruf nach München bekam, ist Hensen derjenige gewesen, der schon damals in klarer Einschätzung der Fähigkeiten Konzes für ihn als Nachfolger plädiert hat. Auch damals haben die Berliner anders entschieden. Offensichtlich in einer nicht ganz überlegten Sitzung, sich in ziemlicher Hitze und Eile ist immer Irrtum, für Helwig entschieden. Meine Helwig als Sekretär in Rom ist auch nicht zu verachten. Aber immerhin, Hensen wollte davon Konze. Und nun ist es tragisch, wie Konze dann seinen Weg außerhalb des Instituts macht und dann in den 80er Jahren zurückkehrt, als Hensen noch lebt, noch an erster Stelle am römischen Institut agiert und Konze aber nun unmittelbar also in einen Gegensatz zu diesen Bestrebungen Konzes geraten muss. Das hat sehr viel Ärger gegeben. Und das kann man ohne weiteres sagen. Es gibt darüber briefliche Zeugnisse, nicht nur von Händen, sondern auch von anderen Betroffenen. Dieser Ärger hat vielleicht sogar mit zu diesem Schellenbrot von Hensel im Januar 1887 mit beigetragen. Also so tief gehen da die Gegensätze zwischen Rom und Berlin, die dann eben erst im Laufe unseres Jahrhunderts völlig ausgeglichen sind, sodass wir also heute die Herren der Zentraldirektion durchaus nicht mehr als Unteroffiziere ansprechen. Ich kann nicht hoffen. Ja, aber die Tatsache bleibt, dass Helbig war noch tätig und wichtig, wirklich, für 30 Jahre, ja, nicht in Rom, nicht in dem Archäologischen Institut, er war ein Feind des Archäologischen Instituts, aber in der Französischen. Das heißt, er war ein sehr wichtiger Mitglied des Instituts. In seinem Nachfolger, ins Institut. Und dann, er war auch sehr tätig, nicht in Berlin, aber in München. Er hat sehr viele Dinge. So, das ist eine. Und das andere ist vielleicht wichtiger für die Italiener, ist, dass Belloc hat nichts zu tun mit dem Konstitut bis 23. An. Er war ein ordentlicher Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts nur in 23. Das heißt, dass die Beziehung zwischen den Deutschen, die in Italien waren, und dem Archäologischen Institut ist, war verändert. Das ist und das ist eine sehr merkwürdige Geschichte, und Sie kennen sie natürlich die. Das ist ja auch ganz bezeichnend. Das Institut wurde 71 preußisch, 74 wurde es offiziell, aber nur in Berlin, kaiserlich-deutsches Archäologisches Institut. Die Römer, Hensel und Helbig, haben so getan, als sind sie nach wie vor Institute di Correspondenza Archeologica, und haben das bis zur Mitte der 80er Jahre durchgehalten. Das heißt, in den Ambulanzen wurde Italienisch gesprochen, wie es laut Alter Französisch oder Latein, aber nicht. Und die Publikationen waren genauso. Und dann kam dieser famose Professor Ine, der im 1. Januar 1885 in der Kölnischen Zeitung einen Artikel veröffentlichte, was das eigentlich sei, und käme da das Kaiserlich-Deutsche Archäologische Institut. Und wenn man in der Diskussion etwas Deutsch reden wolle, würde einem der Mund verboten. Daraufhin kam dann Bismarck-Order, das war im Mai, das ab sofort, das abzustellen sei. Es müsse in erster Linie Deutsch gesprochen werden, und es könne auch Italienisch gesprochen werden und Französisch. Ja. Und die Publikationen seien auch umzugestalten. Und daraufhin ist Mommsen mit Eklat aus der Zentraldirektion ausgetreten. Ich würde sagen, Mommsen nicht aus irgendwelchen Trotz gefühlt, sondern er hat gesehen, dass nichts mehr zu machen war, und für ihn war aber das römische Institut das alte. Und mit diesem neuen wollte er dann offiziell jedenfalls nichts mehr zu tun haben. Also mit Mommsen muss man vorsichtig sein. Also wenn Sie sich nur auf das stützen, was Picker dafür stellt, das reicht nicht aus. Nein, die Mommsen'sche Verärgerung über das Römische Institut geht nach meiner Ansicht vor den Sprachenstreit zurück. Das war vielleicht die letzte Stufe. Mommsen selber hat zu dem Sprachenstreit, soweit ich weiß, hat er ja auch nie Stellung genommen. Im Gegenteil, es gibt Äußerungen von ihm, wo er selber zu erkennen gibt, dass es mit dem Italienischen gar nicht mehr so weitergehen kann. Nein, Sie haben völlig recht, das ist der letzte Schritt. Die Verärgerung setzt viel früher ein mit der konzertischen Richtung. Denn die zeichnet sich seit dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Nein, ich sage auch nicht aus Trotz. Mommsen hat gesehen, dass es nicht anders ging. Aber wollte es selbst offiziell dann nicht mehr mitmachen, sozusagen. Er hat es, das haben Sie völlig recht, er hat verstanden, man konnte die römische Position einfach nicht mehr aufrechterhalten. Das hat auch Mommsen klar gesehen. Aber er wollte offiziell nicht daran teilnehmen. Darüber wird sich also täuschen, dass das auch von Hensel noch beschrieben hat. Nein, das muss völlig klar sein. Ich meine, das wäre ja kindisch, Mommsen da vorzuwerfen, dass das alles jetzt so wie das in den 30er, 40er Jahren war. Vielen Dank, Herr Kolbe, Sie haben einen sehr wesentlichen Beitrag gemacht. Ich darf nun aus Zeitgründen darauf hinweisen, auf der Rednerliste stehen jetzt noch in dieser Reihenfolge Frau Siebert, Herr Schmidt, Frau Stahlmann, Herr Schwarz und Herr Wandruschka. Ich bitte also jetzt die Beiträge möglichst kurz zu halten, damit alle, die sich bisher gemeldet haben, auch noch zu Wort kommen. Und ich bitte diese Redner nun nicht mehr zu unterbrechen. Auf keinen Fall. Ich werde das nicht zulassen. Das Wort hat Frau Siebert. Also Sie haben ausgeführt, dass bei Winkelmann noch die Idee der Ursprung des klassischen Ideals bildet, während Hegel davon ausgeht, dass sich dieses Ideal also durch den kunstgeschichtlichen Prozess realisiert. Meine Fragen wären jetzt, also erstens, ist die Idee bei Winkelmann wirklich noch so bedeutend oder braucht er sie eigentlich nur noch, um seine ja auch empirische Begründung abzustürzen? Und zweitens, sind diese beiden Positionen unbedingt widersprüchlich? Also bei Burkhardt würde man wahrscheinlich lesen, dass das Ideal oder die Idee erstmal durch Poesie und Mythos geschaffen sind und sich dann kunstgeschichtlich realisieren, wobei er diesen kunstgeschichtlichen Prozess aber dennoch noch als autonom begreifen würde. Dann die dritte Frage bezieht sich auf diese typologische Forschung von Hegel. Da würde ich dann näher wissen, was wird verglichen und wie und mit welchen Zielen. Es hängt beides zusammen. Es ist so, er sagt nicht mal, am Anfang des Götterbildes steht also der Wille, wir wollen Götter menschenähnlich machen. Und die Kunst, die schafft das natürlich noch nicht, archaisch und so fort. Und es wird immer weiter, eine Generation nach der anderen, versucht sich an dem Götterbild. Und dann wird natürlich das Wesen des Gottes, sagt er auch, in jeder Stufe wird dieses Wesen des Gottes durchaus für die damaligen Leute, in einer verständlichen und auch gültigen Weise zum Ausdruck gebracht. Dann geht aber die Diskussion weiter und das, was man bisher erreicht hat, das wird nicht aufgegeben, sondern das wird alles übernommen und dann entsprechend der Fähigkeit, sich dem Naturvorbild Mensch anzunähern, wird das also immer weiter gestaltet. Und das ist dann eben in der klassischen Kunst plötzlich erreicht und dann ist sozusagen die Sache fest. Und dann hat man dieses Ideal. Aber man wusste in der Klassik nicht, nein, ist umgekehrt, man wusste vorher nicht, wie das aussah, dieses Ideal, sondern es hat sich erst gebildet, durch diesen Entwicklungsprozess. Und dasselbe ist auch bei diesen typologischen Reihen, dass er also sagt, der Kopf des praxitelischen Hermes, der ist auch nicht sozusagen ausgedacht worden von dem Praxiteles, so wie er da ist, sondern der ist Teil einer langen Bemühung um menschliche Köpfe oder auch um menschliche Frisuren und so fort. Und das versucht er sogar zu zeigen, dass also zum Beispiel bestimmte Lockenformen da zuerst auftauchen, dann weitergebildet werden, bis sie dann schließlich da sind. Das ist ganz genau, ganz entwicklungsgeschichtlich ist das aufgebaut und es ist eine Entwicklung, die in gewisser Weise autonom ist, die aber doch immer wieder dann, das passiert nicht von alleine, sondern es wird also immer wieder reflektiert von den Künstlern, die natürlich dann als jeweilige Zeitgenossen dazu Stellung nehmen. Und das ist bei Winkelmann mit Sicherheit nicht der Fall, sondern bei Winkelmann ist es so, dass der sagt, die Idee, die ist von Anfang an, ist die da. Der war da ganz platonisch, Winkelmann. Die Idee, die ist immer da. Und die griechische Kunst hat erst in der Klassik, eigentlich erst im 4. Jahrhundert, hat die wirklich geschafft, die Idee zu ergreifen und wirklich darzustellen. Alles andere sind dann eben nur Vorstufen. Es ist eben nur Wachstum, dann Blüte und dann kommt der Verfall. Das macht Kekulé eben nicht. Dass er sagt, seine Entwicklung ist nicht so stark, das zeigt sich dann eben auch, die Entwicklung ist nicht so stark mit Werten besetzt, bei Kekulé, sondern das ist sehr viel im Sinne von Darwin eigentlich, ist das eben eine Entwicklung, die wertfrei ist, die nach bestimmten Gesetzen verläuft, weil Winkelmann wird das sofort gewertet und da ist das eben alles noch nicht klassisch, halt unvollkommen, das ist minderwertig. Hatte ich noch was? Was? Herr Schmidt, bitte. Drei kleinere Fragen. Bei der Ausgrabung, bei den Ausgrabungen kommen ja nicht nur Kunstwerke und Scherben und so weiter zu tragen, sondern auch immer sehr viele Inschriften. Mit den Inschriften selbst ergibt sich ja eigentlich auch ein neuer, ungewöhnlicher und bis dahin eigentlich nicht so breiter Zugang zu ganz anderen Zeiten hellenischen Lebens zum Beispiel. Wie wird das in der Archäologie rezipiert? Wie gehen die Leute damit um? Was machen die mit den Inschriften? Oder überlässt man es den Althistorikern? Und die zweite Frage, es wurde jetzt schon mehrmals über diesen Staatsvertrag von 1874 geredet. Lässt man die Griechen dann jetzt plötzlich mit den Sachen allein oder gibt es auch da eine Art sozusagen geistige, ausbildungsmäßige Entwicklungshilfe? Hilft man den Griechen da? Und die dritte Frage, gerade die Schaffung von Corpora in der Archäologie bringt ja im Gegensatz zum klassischen Philologen zum Beispiel oder auch den Althistorikern, die, wenn man von den Inschriften absieht, im Wesentlichen immer über dieselbe Quellenbasis verfügen, ja auch sozusagen immer greifbar ganz neues Material in die Universitäten. Ändert das den Stil des akademischen Unterrichts und der akademischen Ausbildung? Also erstens die Inschriften, nicht? Die werden schon von den Archäologen gelesen, die Inschriften. Die Inschriften haben ja durchaus dazu geführt, dass dass man sich gerade im späten 19. Jahrhundert sehr stark mit dem täglichen Leben zum Beispiel beschäftigt hat, nicht? Und über alle möglichen Dinge gibt es ja diese Dissertationen, nicht? Quo modo veteres, dies und dies gemacht haben und so, nicht? Und da haben die Inschriften schon eine sehr große Rolle gespielt, nicht wahr, dass man eben diese außerkünstlerischen Phänomene des griechischen Lebens, nicht wahr, stärker berücksichtigt hat. Man hat natürlich bei den Inschriften auch, die sind auch wichtig, nicht wahr, für die Datierung mancher Sachen, Inschriften und Olympia gibt es ja mit Künstlersignaturen und sowas. Nicht? Also die haben schon eine sehr große Rolle gespielt, die Inschriften. Die hat man keineswegs nur den Althistorikern überlassen, nicht? Weil ja eben es nicht nur althistorische Dinge sind, die da drin stehen. Was den Staatsvertrag anbetrifft, so ist es so, dass es nicht eigentlich Entwicklungshilfe gegeben hat, sondern es ist so, dass auch die wissenschaftliche Publikation, das war auch Teil des Vertrages, die wurde auch von Deutschen geleistet. Nicht? Also das durften die Griechen gar nicht machen. Nicht? Also das Publikationsrecht hatten die Deutschen. Nur die Sachen blieben da. Man hat allerdings auch das Museum in Olympia eingerichtet und was ja bis vor kurzem immer noch existiert hat. Nicht? Aber das war dann eigentlich auch alles. Nicht? Und man hat natürlich das Institut eingerichtet, was natürlich auch für die, war das, ich glaube, das erste Institut, dann im nächsten Jahr kamen die Franzosen, was natürlich auch für die Ausbildung der griechischen Archäologen eine sehr große Funktion hatte, diese Bibliothek. Nicht? Ja, und die Corpora, die haben selbstverständlich das Sie haben selbstverständlich den Universitätsunterricht sehr stark beeinflusst. Nicht? Es ist so, dass gerade auch Konze, nicht, der hat diese Wiener Vorlegeblätter mit begründet, nicht? Und hat also da, die eigentlich hauptsächlich für den archäologischen Unterricht gedacht sind, dass also in sehr viel größerem Maße, als das vorher war, für den archäologischen Unterricht Material zur Verfügung gestellt wurde. Nicht? Dass also die Studenten, nicht, und auch die Dozenten über die Vorlesung, diese Vorlegeblätter sind ja so große Dinge, nicht? Es gab ja noch keine Lichtbilder, nicht, dass man die also nur schön rumzeigen konnte oder hinstellen konnte. Nicht? Also das hat ganz zweifellos gewirkt. Frau Dr. Stahl, bitte. Ja, ich habe immer noch Schwierigkeiten, zwei Aspekte Ihrer Ausführungen zu Kekulé in Übereinklang zu bringen. Obwohl Sie in Ihren Beiträgen zu Herrn Professor Lehmann und Herrn Meitner jetzt nochmal ausgeführt haben. Also das ist auf der einen Seite dieser Wille, Gesetzmäßigkeiten in der Kunstentwicklung aufzuspüren und auf der anderen Seite diese schrankenlose Einzelungsästhetik, von der Sie gesprochen haben. Das scheint sich mir auf den ersten Blick widersprechen oder in meinem Verständnis. Da möchte ich jetzt nochmal nach dem Verhältnis dieser beiden Tendenzen fragen. Ja. Das ist in der Tat, das ist der Widerspruch, nicht? Also das steht völlig unverbunden nebeneinander, nicht? Und das ist eben auch die ganze, das ist die Krise sozusagen, nicht? Dass das eben einfach auseinanderklafft, nicht? Da ist einerseits nicht mal diese Gesetzmäßigkeit und das wird nicht mehr gewertet und so, und andererseits, das zeigt sich in dieser Rektoratsrede, nicht? Denn es lässt sich halt nicht verbieten, nicht? Das eine schön zu finden oder das andere, nicht? Begründen lässt sich das nicht, nicht? Es lässt sich nur noch, lässt sich nur nicht verbieten. Es ist, ja, man kann nur appellieren. Nicht? Der eine hat eben das Qualitätsgefühl, der andere hat es nicht und der findet es eben nicht schön. Ja, nicht. Die Gesetzmäßigkeiten, also wie kommt man, hat man da objektive Kriterien oder meint man sie zu haben? Ja, die meint man eben in der Tatsache sozusagen der Gesetzmäßigkeit. Glaubt man nicht mal die Richtigkeit zu sehen, nicht? Dadurch, dass es eben ein Gesetz ist, wird einfach, dass es sich gesetzmäßig fassen lässt und dass sozusagen eine Stilentwicklung geradezu berechenbar erscheint und nachmessbar erscheint, dieses wird als Ausweis der Richtigkeit angesehen, nicht? Sie wollten dazu noch. Ich sehe nicht so recht den Widerspruch. Jetzt kann man ja durchaus eine Stilentwicklung gesetzmäßig feststellen, kann trotzdem sich nur entscheiden, ich finde diese Phase oder diese oder die andere Phase. Fühle ich mich besser ein oder finde ich besser? Also ich sehe da keinen logischen, notwendigen Widerspruch eigentlich. Ja, das ist aber kein Zusammenhang. Nicht? Man kann die Wertung nicht aus dem Gesetz ableiten. Ja, nein. Das meinen Sie ja, nicht? Sondern das steht insofern unverbunden nebeneinander. Man hat hier die Entwicklung, ja. Nicht? Das andere ist dann, ich finde das schön, ja, der andere sagt, nö, ich finde das aber das andere besser. Nicht? Herr Schwarz. Ja, ich möchte es auch drei Fragen stellen. Zunächst einmal für eine noch einmal zum Positivismus. Lebt noch, Roland. Also, wunderbar, daran anknüpfen. Ich habe den Eindruck, dass der Positivismus in der Archäologie der Kekulé unter Umständen ein übernommener Positivismus in Anknüpfung an die Kunstgeschichte ist. Denn mich hat der Hinweis sehr interessiert, dass hier ein unmittelbarer Anknüpfungspunkt an die Wiener Schule der Kunstgeschichte ist, die ja unter Anführungszeichen als positivistische Schule der Kunstgeschichte gilt, mit dem Ausgehen vom Kunstobjekt und der Messung. Also hier scheint sich mir der Versuch darzustellen, etwas Ähnliches im Rahmen der Archäologie durchzuführen und wenn man die ganze Frage der Erstellung von relativen und absoluten Chronologien nimmt, dann scheint mir dort auch der methodische Anknüpfungspunkt zu sein. Dann hätte ich zwei reine Informationsfragen. Die erste, sowohl bei Curtius als auch bei Kekulé, ist der politische Hintergrund sehr schön rausgekommen. Also die starke Absicherung beim Hohenzollernhaus. Was war der Hintergrund bei Kurze? Und die dritte Frage, sowohl für Winkelmann als auch für Curtius, lässt sich zumindest bei Curtius zumindest über weite Perioden eine eklatante Breitenwirkung auch in der Öffentlichkeit feststellen. Wie sieht das bei Kunze und bei Kekulé aus? Ja, bei der Wiener Schule, es ist so, nicht wahr, dass die merkwürdiges Faktum ist, dass ich glaube, in der Sache haben Sie sicher recht, nicht wahr, dass da was Gleiches vorliegt. Wie weit die Abhängigkeit da ist, das ist schwer zu sagen. Es ist ein merkwürdiges Faktum, dass in der Archäologie die Erkenntnisse, nicht wahr, etwa Riegels, nicht ganz spät erst rezipiert worden sind, nicht auch Wyckoff, nicht? Also es ist eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg so gewesen, dass man die römische Kunst, die ja praktisch von Riegel und Wyckoff entdeckt worden ist, die Archäologen konnten da ja gar nichts mit anfangen, die waren immer unter diesem Verdikt, nicht wahr, Winkelmanns standen die, nicht, und haben wenig da gemacht. Das ist eigentlich richtig rezipiert worden erst mit großer Verzögerung. Nicht? Gleichwohl wird man sagen müssen, nicht wahr, es sind ähnliche Probleme, nicht, die beide bewegt haben. Nicht? Und es kann natürlich sein, nicht wahr, dass Kekulé auch sowas schon zur Kenntnis genommen hat, aber ich kann es nicht wirklich nachweisen, wie das nun im Einzelnen verlaufen ist. Nicht? Das war das. Und dann der politische Hintergrund bei Konze. Ja, das ist... ich kann da wenig zu sagen, nicht? Also ich kann nur sagen, dass der Konze jemand ist, der natürlich auf den also persönliche Beziehungen zum Monarchen, die Max gegeben haben, das ist aber nicht so eklatant wie bei Kekulé und bei Curtius, also die Erfahrung sagt, nicht wahr, dass keine, das kann man auch mal sagen, dass keine Besetzung einer Stelle in Berlin mit einem Archäologen seit 1780, 90 gibt es keine wirklich wichtige Stellenbesetzung, wo nicht der Monarch selbst ganz massiv die Hand drin hatte, nicht? Persönlich. Ne? 17, ja, ja, das ist also, es fängt mit Karl Philipp Moritz und Alois Hirt an, nicht wahr? Die sind also auf persönliche Intervention von Fürst Wilhelm II. Und sind die an der Kunstakademie angestellt worden. Nicht? Das ist ganz massiv. Und das ist bei Gerhard, das ist bei allen eigentlich so. Und deshalb ist auch so bei Conze anzunehmen, dass da auch also ein persönliches Interesse durchaus da war. Ansonsten nicht wahr, ist er ja durchaus jemand, der ganz in diesem wilhelminischen Trend liegt. Nicht diese große Archäologie, nicht? Wir haben da eingreifen können mit Kaiser und Reich und so. Und dieser Optimismus, nicht? Terrain erobern und so. Nicht? Das ist natürlich ganz auf der Linie. Nicht? Und erstmal noch eine, dass die Breitenwirkung, nicht? Ich glaube nicht, dass die anderen eine so große Wirkung gehabt haben wie Curtius. Da ist er wirklich also unschlagbar, glaube ich. Conze hat natürlich, ist das bekannt geworden, nicht durch seine Pergamon-Sachen und so, aber ist es nicht so, hat nicht so was Populäres geschrieben wie die griechische Geschichte mit so vielen Auflagen und so, und hat diese, auch diese persönliche Berühmtheit, die er gehabt hat, nicht? Das ist bei den sicher nicht so gewesen. Auch Kekule war natürlich eine hoch angesehene und einflussreiche Person in Berlin, aber ob er nun wirklich da in die Breite gewirkt hat, das steht sehr dahin, nicht? Ich möchte wieder etwas sagen, was den Herrn Kollegen völlig bekannt ist, aber womit ich mich an die verehrten Vorsitzenden wenden möchte. Das ist das, wenn Sie sich zwischen Deutschen und Italienern unterhalten, sich immer bewusst sein müssen, dass Storicismo und Historismus absolut nicht das Gleiche sind. Das war teilweise, aber auch nur, war das Croce und Meinecke. Jedenfalls Meinecke war es bekannt. Er hat einmal gesagt, bei mir Ranke und Goethe, bei Croce Hegel. Und so ist der alte Gegensatz zwischen Ranke und Hegel, wirkt bei uns nach Epigonen, sagte er damals, nach. Also ihm war das klar, dass das eine, Storicismo, è una Philosophia della Storia, und Historismus im Sinne Meineckes, oder wie es gebraucht wird, ich will, lasse jetzt ganz weg den kunsthistorischen Begriff des Historismus, der ja wieder was anderes ist, natürlich mit dem anderen zusammenhängt, aber trotzdem etwas anderes ist. Aber der geistesgeschichtliche, epochengeschichtliche Bedeutung des Historismus, im Sinne Meinecke ist ein Geschichtsbewusstsein. Und ich habe noch im Jahre 1952 eine Diskussion erlebt in Alpbach zwischen Carlo Antoni, Friedrich Engel Janoschi und Paul Böckmann, dem Germanisten. Und ich war als kleiner und noch nicht habilitierter junger Doktor dabei. Und dann, die haben dauernd aneinander vorbeigeredet, weil jeder etwas anderes verstanden hat und sie sich zunächst alle miteinander nicht klar wurden, dass Deutschismo und Historismus etwas ganz Verschiedenes ist. Und ich habe dann ganz bescheiden als kleiner Doktor sie darauf aufmerksam gemacht, dass das wirklich ganz was anderes ist. Storicismo, wenn Sie mit einem Italiener diskutieren und sagen, versuchen das zu übersetzen, Historismus, und sagen Storicismo, dann denkt er eben an Hegel und an Croce und an die Quattro Epoche dello Storicismo und und zwar, das ist ein ganz bestimmter Begriff der Croce-Schule, und wenn Sie bei uns sagen Historismus, dann ist es entweder der Historismus der Wiener Innenstraße, der von der Antike, vom Parlament bis zum Burgtheater und zur Motivkirche geht, also sämtliche, die Stilfibel, nicht nur einer bestimmten Zeit, wo man die verschiedensten Stile nimmt, oder gotische, Neogotik und so weiter, das wird in der Kunstgeschichte als historisch bezeichnet, aber in der Geistesgeschichte ist es eben dieser Historismus, im Sinne Meineckes, der, wie Meinecke dann sagt, der Historismus, der sich selbst analysiert, ist eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, etwa, und das Ganze etwas spätestens, ist da jedenfalls ein Geschichtsbewusstsein und etwas ganz anderes als der Story, als der Historizismus der Jahre. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir können am Ende dieser Zusammenkunft heute Nachmittag den zahlreichen Rednern der Diskussion nur danken, vor allem aber noch einmal Herrn Borbein, der sich auch in der besonders anstrengenden Diskussion ja als souveräner Meister erwiesen hat. Danke.